Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. À 16 ans, j'étais une vraie môme. T'es venue un beau jour de Burma. T'as même pas dit les mots qui nous empaument. Mais seulement viens, je t'emmène avec moi. Je t'ai demandé, est-ce que tu travailles? Tu m'as dit, je suis chauffeur au chemin de fer. Je roule tout le temps et tant pis si je déraille. Ça vaut mieux que trimer sur la mer. Tu m'en as dit, Johnny. Tu m'as menti, Johnny. T'as pris mon âme, Johnny, comme un beau fruit. Pourtant, je te hais, Johnny. Parce que tu te fous de moi, Johnny. Enlève la pipe de ta gueule. So etwas hatten die Nachtschwärmer im Pariser Kabarett Le Boeuf sur le Toit noch nicht gehört. Eine unbekannte deutsche Chansonsängerin trug auf Französisch die Ballade vom Gauner Surabaya Johnny vor. Marianne Oswald hieß die Interpretin mit den feuerroten Haaren und der rauen Stimme, die auf Wohlklang nicht angewiesen war. Aus Furcht vor den Nazis hatte sich die junge Künstlerin schon Anfang der 30er Jahre aus Berlin abgesetzt und in Paris Zuflucht gefunden, der Stadt, die für sie Exil und Sehnsuchtsort zugleich war. Surabaya Johnny, pourquoi t'es si méchant? Surabaya Johnny, mon Dieu, tu sais que je t'aime tant. Surabaya Johnny, pourquoi que j'ai le cœur gros? C'est que t'as pas de cœur, Johnny, et que j't'ai dans la peau. On ne regarde rien quand on aime, maintenant c'est à tout du marlou. J'étais bête, mais j'ai compris quand même qu'on bandit, t'es connu partout. Et un jour, dans notre hôtel borgne, le bruit des vagues, voilà ce que j'entendrai. Oui, tu parles sans me dire une parole. Ton navire glisse le long du quai. Tu n'as pas de cœur, Johnny. Tu n'es qu'une guêpe, Johnny. Tu fiches le camp, Johnny. Dis, pourquoi dis que je t'aime tant, Johnny, comme au premier jour, Johnny. Enlève la pipe de ta gueule, voyou. Surabaya, Johnny. T'es si méchant, Surabaya Johnny. Bon Dieu, tu sais que je t'aime tant. Surabaya Johnny, pourquoi j'ai le cœur gros? C'est que t'as pas de cœur, Johnny, et que je t'aime tant. Der Auftritt der fremden Sängerin aus Deutschland war ungewöhnlich wie der Name des Etablissements. Le Boeuf sur le Toit, so heißt ein brasilianisches Lied, das der Komponist Darius Milhaud auf einer Südamerika-Reise kennengelernt und das ihn zu einer Komposition angeregt hatte. Diese wiederum verwendete der Dichter Jean Cocteau zu einem Ballett. Und der clevere Louis Moses entlieh sich den Titel vom Huftier auf dem Dach für seinen Nachtclub. Im Boeuf sur le Toit traf sich, wer getroffen werden wollte. Am Piano saß zuweilen der Teufelspianist Jean Wiener und spielte nach Belieben Blues oder Bach. Bei der Eröffnung traktierten Cocteau und Darius Milhaud das Schlagzeug. Der Dadaist Tristan Tzara mixte Cocktails. Francis Picabia hatte eine große weiße Leinwand aufgehängt und ein weit aufgerissenes Auge drauf gemalt. Rings um das Auge konnte sich jeder Barbesucher, nach Maß seiner Kreativität, mit einer Kritzelei verewigen. Ganz Paris drängelte sich im Boeuf sur le Toit. Der Ballettimpresario Serge Diaghilev, der Pianist Arthur Rubinstein, der Chansonnier Maurice Chevalier, Miss Tinguette mit den wunderschönen Beinen. Die sogenannte Rothschilderie mit verschiedenen Familienausgaben war Stammgast. In bunter Mischung erschienen außerdem Politiker und Poeten, Prinzessinnen und Kokotten. Eines Nachts brachen der Komponist Francis Poulenc und der Tänzer Jean Berlin einmal die Holzkugeln ab, die das Treppengeländer zur Galerie verzierten, und spielten bei Kerzenlicht zwischen der Menge von maßgeschneiderten grauen Flanells und abgrundtiefen Dekolletés eine Partie Boule. Im Boeuf sur le Toit wurden neue Beziehungen eingefädelt und gingen alte Freundschaften in die Brüche. Hier lernten sich später auch Herschel Grünspan und Ernst von Rath kennen, der junge, aus Polen emigrierte Jude und der deutsche Botschaftssekretär. Die Bekanntschaft endete damit, dass Herschel Grünspan den Diplomaten erschoss und die Nazis die Tat propagandistisch zum Vorwand nahmen zu entfesselter Judenverfolgung. Musikalisch gehörte das Szenelokal vor allem dem Jazz, dem die Pariser früh ihre Begeisterung geschenkt hatten. Überall in der Stadt traten Bands auf. Und nach ihren Konzerten erschienen sie oft noch im Boeuf sur le Toit, um bis in den frühen Morgen ausgelassen zu improvisieren. Faire le Boeuf, den Ochsen machen, hieß es bei den Musikern, wenn sie sich zu einer Session verabredeten. In dieser Arena der Ekstase gab Marianne Oswald einen Song von Bert Brecht zum Besten, der wie die Sängerin in Frankreich völlig unbekannt war. Es verlangte Mut, sich als Exilantin in den glitzernden musikalischen Amüsierbetrieb von Paris zu wagen und dabei einem selbstgefälligen französischen Publikum auch noch etwas von jenseits des Rheins zuzumuten. Die Ballade über den Gauner, der kein Herz hat, und die gutgläubige Halleluja-Lillian von der Heilsarmee belügt und betrügt, stammt aus Happy End, der Komödie mit Musik, die 1929 in Berlin uraufgeführt worden war. Kurt Weill hatte die Melodien geschrieben, Bert Brecht die Songs verfasst. Die Handlung hatte sich Brechts Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann ausgedacht. Hauptmann und Brecht versteckten ihre Autorenschaft allerdings unter dem Pseudonym Dorothy Lane. Sie waren sich nicht sicher, ob nach dem überwältigenden Erfolg ihrer Drei-Groschen-Oper im Jahr davor die Geschichte der bizarren Verwicklung einer Gangsterbande in Chicago mit der Heilsarmee beim Publikum genauso gut ankommen würde. Die Zweifel waren berechtigt. Happy End war in Berlin schon nach wenigen Aufführungen abgesetzt worden. Marianne Oswald ließ sich auch von einem solchen Misserfolg nicht einschüchtern. Und sie präsentierte in Paris außerdem den Kanonensong aus Brechts Drei-Groschen-Oper. André Maupré hatte ihn wie den Song von Surabaya Johnny ins Französische übersetzt. L'un c'était Jim et l'autre c'était John, leur sergent c'était George Casson. Au régiment, peu importe d'où l'on vient, si l'on marche, tout va bien. Le canon tonne, nos pas résonnent. Hugo, Joe, Malabar. Chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin. Ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blond ou noir. Cela t'est bien égal si tu dois crever. Ce soir. Johnny trouvait le whisky fat et Jimmy avait le ventre bien malade. Alors George, il est pris par les bras, tous les trois. soit on avancera ou on crèvera. Ni plus tard que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Jim fut tué, John a trouvé la mort. Georgie de son dernier sommeil d'or. Mais pour la guerre, on trouvera toujours du sang rouge qui coulera. Bert Brecht war zu diesem Song angeregt worden durch eine Ballade des Briten Rudyard Kipling über sogenannte Screwguns. Schießeisen, die Ende des 19. Jahrhunderts speziell für die britisch-indischen Truppen zum Kampf in den Bergen entwickelt worden waren. In der Drei-Groschen-Oper tragen Mackie Messer und Londons Polizeichef Tiger Brown den Song gemeinsam vor. Marianne Oswald interpretierte ihn solo. Aus der Refrainzeile »Soldaten wohnen auf den Kanonen« wird französisch »Le canon tourne en paraison«, was zwar Sinn, aber keinen Reim ergibt. Marianne Oswald singt deshalb statt Raison ein Raison. Dadurch entsteht ein Reim, der aber wiederum keinen Sinn ergibt. Wenigstens wirkt die Zeile dadurch so vernunftlos wie Krieg und Kanonendonner selbst. Le canon tonne, no paraison. Soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Die unbekannte Chansonsängerin Marianne Oswald, die in der Bar Le Bœuf sur le Toit auftrat, hatte im Berlin der Weimarer Zeit in kleineren Kabaretts gesungen und war in Nebenrollen auf Theaterbühnen gestanden. Doch sie verließ Deutschland lange bevor sie Karriere machen konnte. Zur Welt gekommen ist Marianne Oswald als Sarah Alice Bloch 1901, vielleicht auch erst 1903, in Sargemin. Das französisch geprägte lothringische Städtchen gehörte damals zum Deutschen Reich. Als Lothringerin musste das Kind zu Kaisers Geburtstag Hurra rufen. In der Schule lernte es Hochdeutsch, schwärmte aber für Paris und die französischen Lieder, die Köchin Katrin am Herd trällerte. Der tuberkulosekranke, sanfte Vater, ein Lehrer, wurde von Marianne geliebt. Die Mutter, dominant, eitel, Besitzerin eines Modegeschäftes, das sie Le Paradis nannte, missachtete das Mädchen. Denn es hätte ein Junge sein sollen. Als die Eltern starben, kam die Waise in ein Münchner Töchterpensionat und lebte nach Ende des Ersten Weltkrieges in der Familie einer Freundin in Berlin. Ein Kunstfehler bei einer lebensgefährlichen Schilddrüsenoperation hatte bei Marianne Oswald eine völlige Stimmbandlähmung zur Folge. Es drohte ihr das Schicksal, für immer keine Stimme mehr zu haben. Ihr Traum, jemals auf einer Bühne zu stehen, schien hoffnungslos dahin. Erst nach quälenden Monaten erzwungener Stummheit lernte sie allmählich wieder sprechen und singen und wagte sich sogar vor Publikum. Doch dann vertrieb die Angst vor den Nazis sie aus Berlin, denn sie war Spross einer jüdischen Familie mit Ursprung in Polen. De décembre, au milieu des indifférents. paraît que je gueulais dans la chambre en m'en foutant. Mon père, eh bien je m'en foutiste, dont ma mère s'foutait royalement. Je tiens d'eux et je vis, c'est triste, en m'en foutant. On m'a sevré, j'ai pris la chose sans pleurs et sans enchantement. Et j'ai quitté mon nichon rose en m'en foutant. Plus tard, je suis devenue belle gosse. J'avais le choix parmi les amants. On me courtisait, je fis la noce en m'en foutant. Mais je décourageais tous les hommes en écoutant leur boniment. Comme ça me rasait, je faisais un somme en m'en foutant. Un môme que j'avais rendu dingue et qui me saoulait d'un tas de serments. Je le vis se buter d'un coup de brovenague en m'en foutant. En m'en foutant war eines der Chansons, das Marianne Oswald als unbekannte Sängerin für eine erste Schallplattenaufnahme in Paris gesungen hat. Sie war dazu im Juni 1932 vom Musikverleger Francis Salabert als junge Hoffnung eingeladen worden. Höchstens 100 Scheiben wurden jedoch nur gepresst und die wenigsten davon verkauft. Das Klavier klimpert in diesem Chanson seine Noten, als wolle es nicht besonders auffallen, aber durchaus dabei sein. Der Text hat die traurigsten Beispiele parat, wie im verpfuschten Leben einer Frau die Schwermut um sich gegriffen hat, wie ihr dabei aber der Leitspruch en m'en foutant, ist mir doch egal, nie verloren gegangen ist. So nämlich hat es ihr der Vater beigebracht. Er war überzeugter je m'en foutiste, Verfechter des Dogmas von der Gleichgültigkeit in allen Lebenslagen, den so gar nichts erschüttern konnte. Wer wird schon weinen, singt Marianne Oswald, aber mit verheulter Stimme. J'ai fané l'amour comme une rose, j'ai piétiné mes sentiments, faisant souffrir, souffrant sans cause. Maintenant les jours passent et j'en vis ceux dont je blaguais les sentiments. Je m'aperçois que j'ai gâché ma vie en m'en foutant. Vois se casser ma tête et mes membres, mais pourquoi pleurer inutilement? Rêverai un soir de décembre en m'en foutant. Chansons wie En m'en foutant, aber auch Brecht-Songs, waren dem französischen Publikum fremd. So etwas hatte nichts zu tun mit dem Glanz in den Music Hall, dem Casino de Paris, dem Moulin Rouge, den Folies Bergères, dem Olympia, wo unter funkelndem künstlichem Sternenhimmel auf Ozeanen aus wallendem rotem Samt und im Dschungel von Federboas unwiderstehlich manifestiert wurde, wer die Welthauptstadt des Vergnügens ist. Toujours Paris, la capitale de l'amour, la merveille de la beauté. Gegen solche Glorifizierungen der Stadt und der Liebe gab es keine Widerrede. Stars wie Miss Tanguette, von tanzenden Wunderknaben umkreist, beherrschten die Bühne und verkörperten trügerische Glückseligkeit. Als Bellamy mit Fliege wurde Maurice Chevalier bejubelt und exotisch zappelte Josephine Baker im Bananenröckchen im Scheinwerferlicht. Das alles zeigte, vielleicht auch als Gegenwehr gegen die Erinnerungen des überstandenen grausamen Krieges, ein starkes Bedürfnis nach grell angestrahlter Oberflächlichkeit. Paris wollte sich seine Illusionen nicht verderben lassen. Und doch behauptete sich die fremdartige Intensität von Marianne Oswald in diesem glitzernden musikalischen Amüsierbetrieb. Mit ihrem weitgehend sozialkritischen Repertoire fand sie ihre Anhängerschaft besonders in der künstlerischen Avantgarde. Die Lothringerin, die aus Berlin gekommen war, wurde von einflussreichen Konzertveranstaltern engagiert. Im Jahr 1933 konnte sie im Cinéma Falguière in einer beliebten Montagsgala auftreten, die der Musikkritiker Émile Villermoz moderierte. Mal sprang sie im Théâtre des Folies Wagram für die allseits verehrte Lucienne Boyer ein. Marianne Oswald stand auf der Bühne des Theater-Tausendsassers Nikita Baljew und sie gastierte in Lyon und Cannes. Im Mai 1933 schrieb der französische Kritiker Louis-Léon Martin: »Marianne Oswald ist erst seit kurzer Zeit in Paris und schon leidenschaftlich umstritten. Die einen bewundern sie, die anderen verabscheuen sie. Sicher ist nur, dass man Partei ergreifen muss.« »La Grande Tragédienne«, nannte sie der Dichter Louis Aragon, »die große Tragödin«. Marianne Oswald hatte einen Interpretationsstil mitgebracht, der das Kabarett-Chanson in Berlin, aber auch in Wien beherrscht hatte, der jedoch in Paris außer Mode gekommen war, obwohl er seine Ursprünge um die Wende zum 20. Jahrhundert in Paris hatte und maßgeblich geprägt war von der berühmten Montmartre-Diva Yvette Guilbert. Naturellement, Monsieur Boudin, pas de l'œil à Madame Bouton. Naturellement, Monsieur Bouton, faisait de l'œil à Madame Boudin. De sorte que Madame Bouton faisait avec Monsieur Boudin juste ce que Madame Boudin faisait avec Monsieur Bouton. Un beau matin, Monsieur Boudin dit, je vais être père, mon vieux Bouton. C'est des patrons, répond Bouton. Je vais l'être aussi, mon vieux Boudin. C'est ainsi que Madame Bouton mit au monde un petit boudin. C'est ainsi que Madame Bouton mit au monde un petit bouton. Voilà. Yvette Guilbert, 1865 geboren, war Verkäuferin im Pariser Warenhaus Printemps, ehe sie Karriere machte und oft vom Maler Henri de Toulouse-Lautrec porträtiert wurde. Ihre Auftritte beschrieb sie selbst als Schauspielkunst im Dienste einer Sängerin ohne Stimme. Die Bühne war für Yvette Guilbert ein Salon und, so sagte sie, ich war bestrebt, ihn zu betreten wie eine große Dame. Sodann produzierte ich meine Kunst mit allem, was sie an Varianten mit sich brachte. Ich wurde eine Montmartre-Hure und, wenn's sein musste, ein Apache mit Mütze und so weiter und so weiter. Meine Stimme wurde rau und gemein. War aber mein Lied zu Ende, verließ ich die Bühne wieder möglichst distinguiert und elegant. Mein Lächeln wollte sagen, dies alles nur um zu amüsieren, nicht wahr? In allen europäischen Hauptstädten ist Yvette Guilbert aufgetreten, auch im Berliner Wintergarten. Den Kritiker Alfred Kerr hat sie zu folgendem Vierzeiler angeregt. Wüste Tragik. Leiser Spott, Liebeskirren und Schafott, ferner Walzer, sachtes Summen, Lachen, Grübeln und Verstummen. Yvette Guilbert wollte sich im Amüsierbetrieb des Kabaretts auch selbst amüsieren und ihren Spaß haben. Ganz anders Marianne Oswald. Bei ihr ist keine augenzwinkernde Distanz, nichts Spielerisches, sondern Eindringlichkeit ohne Pathos. Dazu noch einmal der Kritiker Louis-Léon Martin. Marianne Oswald interpretiert nicht, sie gibt sich preis. Sie identifiziert sich mit den Worten. Sie setzt sich an die Stelle der Autoren. Sie ist die vollkommene Verkörperung. Ein eindrucksvolles Beispiel: das ebenso sozialkritische wie sarkastische Chanson »Le jeu de massacre« auf einen Text des Filmregisseurs Henri-Georges Clouzot. Accourez tous au jeu de massacre, la douzaine de balles pour 20 sous. Arrêtez-vous, les pauvres gens, les petits, les ratés, les sans pain. Arrêtez-vous, les sans talent, les sans lit, les sans toit, les sans rien. Pour vous venger de vos blessures, pour vous venger de vos malheurs, pour soulager vos meurtrissures, pour chasser toutes vos rancœurs. Hop là vous, dans la belle-mère, hop là vous, dans le marié, hop là vous, dans le notaire, hop là vous, dans le banquier, hop là vous, dans la belle-mère, hop là vous, dans le marié, hop là vous, dans le notaire, hop là vous, dans le banquier. Das Chanson gibt eine alberne Jahrmarktszene wieder und gestaltet sie zugleich um in tödliche Rachefantasien von Menschen, die im Leben zu kurz gekommen sind. Kommt alle herbei zum Massenmordspiel für 20 Sous pro Dutzend Kugeln, heißt es. Kommt herbei, ihr armen Schlucker, zur Frustbewältigung an der Kirmesbude. Jeder kann sich rächen für alles, was ihm angetan wurde. Ob Laboum, ein Treffer auf die Schwiegermutter. Ob Laboum, auf dem Pfarrer, auf die Ehefrau. Ein Treffer auf wen auch immer. Marianne Oswald mimt die Ausruferin. Sprechend, singend, aufheulend. Flüsternd. Jeder Schuss macht stark. Auch wenn in Wahrheit nur unschuldige Hampelmänner getroffen werden, denn um tatsächliche Feinde zu treffen, sind die Jammerlappen ja doch zu feige. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien leur pauvre gueule, puisque vous êtes tous trop veules. Et moi aussi, vivant guignol, j'ai comme eux récolté bien des coups. T'en souviens-tu, belle espagnole, mon amour si cruel? Si doux. Pour se venger d'autres maîtresses, tous les amants m'ont fait souffrir, encore meurtri d'autres caresses, ils m'ont fait mal à en mourir. Hop la boum, dans la poitrine, hop la boum, dans le palpitant, hop la boum, dans la bobine, hop la boum, tiens dans les dents, hop la boum, dans la poitrine, hop la boum, dans le palpitant, hop la boum, dans la bobine, hop la boum, tiens dans les dents. C'est le massacre des pantins innocents, avisez bien nos pauvres gueules. Puisque nous sommes tous trop veules pour taper sur les puissants. Die Interpretin füllte bald schon Konzertsäle und Clubs. Sie trat in der berühmten Pariser Music Hall Bobino auf und hatte Engagements in London und Genf. Im April 1934 war sie umjubelter Gast beim Fest zum 30. Geburtstag der von Jean Jaurès gegründeten Zeitschrift L'Humanité im Pariser Sportpalast. Die französische Linke verklärte bei dieser Gala ihre Vergangenheit als Partei. Der Erfolg Marianne Oswalds war jedoch unter den Künstlern, die zahlreich vor den Nazis aus Deutschland nach Frankreich geflohen waren, die große Ausnahme. Vielmehr wurden sie wie viele Exilanten von jenseits des Rheins Opfer wachsender Fremdenfeindlichkeit. Frankreich hatte als Folge des Krieges und der Millionen Toten auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges unter extremem Arbeitskräftemangel zu leiden. Dieser Notstand wurde lange kompensiert mit Aushilfen aus dem Ausland. Für manche Branchen wurden Arbeitskräfte sogar intensiv angeworben. Frankreich wurde wichtigstes Einwanderungsland in Europa. Doch mit Beginn der Wirtschaftskrise 1931 entwickelte sich rasch unverhohlene Xenophobie. »Wir leiden an einer Fremdeninvasion«, hieß es bald verbittert. Als dann ab 1933 der Strom politischer Flüchtlinge aus Deutschland einsetzte, verbreitete sich in Frankreich mit der allgemeinen Fremdenfeindlichkeit auch noch Antisemitismus. Für kurze Zeit galt zwar noch, Visaanträge deutsch-jüdischer Flüchtlinge großzügig zu bearbeiten. Doch schon im August 1933 lautete die Devise »L'introduction en France des Israélites chassés de l'Allemagne doit se poursuivre avec une extrême circonspection«, das heißt, die Einbürgerung aus Deutschland verjagter Juden sei mit größter Vorsicht zu betreiben. In einem Polizeibericht war vermerkt, dass etwa Pariser Nachtclubs, die von deutschen Exilanten eröffnet worden waren, mit ihren losen Berliner Sitten die Pariser Bevölkerung gefährden. Die Betreiber sollten nach Möglichkeit ausgewiesen werden. Heimlich trafen nachts sich die Verschwörer und beredeten voll Eifer sich. Und genau am Tag der Mercesiden stach ihm Brutus den verdienten Stich. Cäsar sank von seinem Sitz und stierte seinen Mörder an, als ob's nicht war. Etu Brute, rief er auf Lateinisch, wie es dort die Landessprache war. Lasse keiner sich vom Wahn verführen, dass er mehr als jeder andere gilt. Cäsar wollte mit dem Schwert regieren und ein Messer hat ihn selbst gefällt. Cäsar wollte mit dem Schwert regieren, doch ein Messer hat ihn selbst gefällt. Die Ballade von Cäsars Tod. Ein Lied gegen die Tyrannei. Ist Teil von Kurt Weils Bühnenspiel Der Silbersee. Ein Wintermärchen. Nach einem Text von Georg Kaiser. Die Uraufführung in Leipzig hat es noch kurze Zeit nach der Machtergreifung der Nazis gegeben. Das Stück aber war bald abgesetzt worden. Und wenige Tage danach floh der Komponist aus Deutschland ins Pariser Exil. Im Dezember 1933 stand es im größten Konzerthaus von Paris, der Salle Pleyel, auf dem Programm. Als der bekannte französische Komponist und Kritiker Florent Schmitt die Ballade hörte, sprang er wütend auf und schrie mehrfach aus dem Publikum: «Vive Hitler, qui a chassé les Juifs d'Allemagne!» Marianne Oswald musste solche rüden Attacken nicht über sich ergehen lassen. Und doch konnte sie die Angst, eine Fremde zu sein, nie ganz auslöschen. Sie hat einen Franzosen geheiratet, um, wie sie sagte, unbehindert arbeiten zu können, um Französin zu sein, de par la loi, Einheimische also nach dem Gesetz. Was aber machten die zahlreichen anderen deutschen Künstler im Exil? Sie wollten nicht nur in den Cafés rumhängen und sich die Zeit totschlagen. Nicht nur von privaten Hilfsorganisationen Almosen bekommen zum Überleben oder von den Mitarbeitern der Ausländerbehörde schikaniert werden. Die Kleinkunst war eine der Möglichkeiten, im Exil beschäftigt zu sein. Der finanzielle Aufwand war bescheiden, An technischer Ausstattung war wenig erforderlich und die Programme ließen sich mit dem aus Berlin oder Wien mitgebrachten Fundus abwechslungsreich zusammenstellen. Am 25. Februar 1934 war in der wenige Monate zuvor erst von Berliner Journalisten im Exil gegründeten Zeitung Pariser Tageblatt folgende Ankündigung zu lesen. Der Ballon, ein Kollektiv bekannter Berliner Schauspieler, spielt am 3. März 20.45 Uhr Salle Adyar, 35 Avenue Rapp, das erste Kabarettprogramm. Mitwirkende unter anderem Therese Bärwald, früher Katakombe, Lotte Moosbacher, Tingeltangel, G. Ruschin, Truppe 31, R. Basson, Kabarett für alle, Julia Markus, Städtische Oper, G. Hess, Berlin, J. Kosma, Komponist, Alex Stone, Kapellmeister und so weiter. Songs, Tänze, Sketche, Parodien. Eintritt 6 und 10 Frau. In der Salle Adyar, in unmittelbarer Nähe des Eiffelturms, fanden sich von den Nazis verjagte Künstler, die sich in Berlin in ganz verschiedenen Sparten hervorgetan hatten, zu einem Neustart zusammen. Akteure der einstigen kommunistischen Truppe 31, des klassischen Kabaretts, wie der städtischen Oper, mixten ein Programm. In der Besprechung des Abends schrieb das Pariser Tageblatt: Man sah in der Salle Adyar viele bekannte Gesichter und manche Erinnerung an Berliner Kabarettabende in der Katakombe, im Tingeltangel und im Kabarett für alle stieg auf. Da war Wehmut des Rezensenten im Spiel. Aber er kritisierte auch, dass die Truppe zu sehr in der alten Berliner Vorstellungswelt stecken geblieben sei. Lobend erwähnte er hingegen, dass die Künstler auch die aktuelle Lage der Exilanten zum Thema gemacht und sich wegen ihres miserablen Französisch selbst auf die Schippe genommen hatten. Der Ballon existierte als Eintagsfliege. Etwas mehr Lebensdauer war dem Kabarett Laterne vergönnt. Es bestand im Jahr 1934 und dann wieder, nach längerer Unterbrechung, bis 1938. Offen bekennerisch ist das Programm, in dem liebenswürdiger Witz mit stachliger Satire abwechseln. Da saßen 100 Menschen, hörten fern von Hitler mancherlei und lachten oftmals sehr herzhaft. So stand es wieder im Pariser Tageblatt. Zu den besten Kunden, erinnerte sich das Ensemblemitglied Steffi Spira, zählten die Angehörigen der Pariser Botschaft. Die Nazi-Botschaft kaufte regelmäßig die Plätze der ganzen ersten Reihe. Ob die Diplomaten sich klammheimlich amüsierten oder über ihre Abscheu Meldung nach Berlin machten, ist nicht bekannt. Jedenfalls wurde in der Laterne deftige politische Satire geboten. Steffi Spira, von der diese Erinnerungen an ihre Kabarettzeit im Pariser Exil stammten, war nach dem Krieg als Volksschauspielerin in der DDR erfolgreich. Ihren größten Auftritt hatte sie, als sie 81-jährig bei der großen Alexanderplatz-Demonstration vom 4. November 1989 auf dem Rednerpodest stand. Kabarettistische Einmischungen der Exilkünstler in innerfranzösische Angelegenheiten waren heikle Balanceakte, besonders wenn Künstler auf der Exilbühne Sympathie für die Linksregierung des Front Populaire unter Léon Blum bekundeten. Der Sozialist, Sohn eines jüdischen Fabrikanten aus dem Elsass, Jurist, Literatur- und Theaterkritiker, hatte nach den Wahlen im Frühjahr 1936 mit 64 Jahren die Regierung einer Volksfront aus Sozialisten und Kommunisten übernommen. Wer so etwas gut hieß, musste mit dem Knüppel der Rechten rechnen. So geiferte zum Beispiel der extrem konservative und antisemitische Kritiker Lucien Rebatin: Die Emigration erklärt viel zu laut, dass diese Front das Regime ihrer Wahl ist, dass Ce Soir, L'Humain und Le Popu ihre Zeitungen sind und dass sie ihnen mit ihrer hohen marxistischen Kompetenz beistehen wolle. Wenn die Mitglieder der Laterne ihre kleinen verbalen Racheakte gegen Herrn Hitler und Herrn Göring abschießen, stört uns das nicht. Aber was den Rest angeht, meinen Sie nicht, dass Sie es mehr als verdient hätten, wenn einige Franzosen eines Donnerstagabends kämen und Krach schlügen? Mit Le Popu war die sozialistische Zeitung Le Populaire gemeint. Ce Soir und L'Humain, das heißt L'Humanité, hießen die Lucien Rebattet so verhassten kommunistischen Blätter. Seinem Artikel gab der wild gewordene Kritiker den Titel »À la lanterne«. Das bezieht sich einmal auf den Namen des Kabaretts. »À la lanterne« war einst aber auch die Parole, mit der Revolutionäre zum Lynchmord von Aristokraten aufriefen. Das Adelspack sollte am Laternenpfahl baumeln. Diese beabsichtigte Doppeldeutigkeit des Wortes Laterne verstanden die Leser von Lucien Rabatets Artikel ganz genau. Das letzte Programm des Laterne-Ensembles zeigt noch einmal deutlich, dass trotz aller politischen Aufklärung die Unterhaltung nicht zu kurz kommen sollte. La chasse au cafard lautete der Titel, die Jagd auf die Trübsal und, wieder doppeldeutig, die Jagd auf Kakerlaken. Aufgeführt wurden Chansons, Sketche und Grotesktänze. Außerdem animierte der Kabarettist und Filmschauspieler Werner Florian das Publikum zum fröhlichen Mitsingen. Auch Marianne Oswald ist einmal als Gast in der Laterne aufgetreten. Spielort war der Caveau Camille des Moulins, ein Kellergewölbe im Palais Royal mit geschichtsträchtigem Namen. Es erinnerte an Camille Desmoulins, einen der tragischen Helden der Französischen Revolution. Die meisten Konzerte gab Marianne Oswald jedoch vor französischem Publikum, dessen Sprache für sie kein Erfolgshindernis war, auch wenn sie sie nicht akzentfrei beherrschte. Und es waren früh schon französische Autoren bereit, für sie Chansons zu schreiben, wie Jean Tranchant, ein Multitalent, der als Art-Déco-Künstler begonnen und gefragte Objekte geschaffen hatte. Danach setzte er sich die Erneuerung des französischen Chansons zum Ziel, arbeitete dafür auch mit Marianne Oswald zusammen, ehe er später seine Werke selber interpretierte. Als Chanson Noire, schwarze Lieder, wurden sie bezeichnet, provokativ und sarkastisch. Millionen Gefallene, Millionen Makkabäer. Ob sie Sieger oder Besiegte sind, die ganze Welt ist schlecht. So heißt es in der ersten Strophe mit dem Titel Appell. Es ist wie ein Aufruf gegen sinnloses Töten. Mit dem ausgefallenen Hinweis auf die toten Makkabäer sind aber nicht die Helden gemeint, die einst einen jüdischen Aufstand gegen das Seleukidenreich wagten. Makkabäer werden in der Gaunersprache des Argot auch Leichname genannt. Hier also Millionen Opfer kriegerischer Waffengewalt. Eindringlich hämmert Marianne Oswald den Refrain heraus. Erataplan, Erataplan, les morts se vengent des vivants. Sie zerhackt das Wort Rataplan, das im Französischen nichts als Lautmalerei ist und einen martialischen Trommelwirbel ausdrücken soll. Rataplan. Die Toten rächen sich an den Lebenden. Rataplan. Bei diesen drei scharfen Silben war dem Autor Jean Tranchant ganz bestimmt auch das Lied von Maria Malibran präsent, der ersten, aber nach einem Sturz vom Pferd früh verstorbenen Diva in der Theatergeschichte. Maria Malibran hat im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts nicht nur die großen Arien der Opernkomponisten Bellini und Rossini gesungen, sondern auch eigene Lieder wie Rataplan, ein stimmliches Artilleriefeuer des wild rollenden Konsonanten R. In der zweiten Strophe des Chansons, das Marian Oswald sang, heißt es: Warum sehen wir Getreide, das die Kanonen doch wieder vernichten? Und weiter: Wenn das Blut zum Dünger wird, gedeihen doch nur die Zypressen. Das Blut von Gefallenen nährt die Friedhofsbäume. Eine makabre Zeile. Offenbar ein Beispiel dafür, dass die Gräuel des Krieges die Menschen auch in den sogenannten Année voll nach dem entsetzlichen Weltkrieg noch immer traumatisch belasteten. Was aimerions-nous du blé, que les canons viendront fouler, lorsque le sang devient engrais. Il ne pousse que des cyprès. Irratablant, les morts se vengent des vivants. La grande armée des mers lapins monte toujours. Monte sans fin, et quand l'hiver est rigoureux, les loups se dévorent entre eux. Irratablant, les morts se vengent des vivants. Die dritte Strophe des Chansons beschwört in finsterer Trübsal die Grande Armée der Hungerleider und mit ihr die Rudel der Wölfe, die sich im grimmigen Winter gegenseitig auffressen. Doch in totaler Verzweiflung endet das Chanson nicht. Ist es heute? Ist es morgen? Wenn alle die todmüden Menschen endlich sagen werden, dass man sich umarmen muss. Le ciel charrie un mauvais grain, est aujourd'hui. Est-ce demain que tous les peuples harassés iront enfin s'embrasser? Irratablant, les morts appellent les vivants. Ein weiteres Chanson, das Jean Tranchant für Marian Oswald geschrieben hat, trägt den Titel La Complainte de Kezuba, die Klage der Kezuba. Das Lied erzählt von einer Familie im Viertel an der Porte Saint-Ouen im Norden von Paris. Saint-Ouen hat seinen Namen vom heilig gesprochenen Bischof Audoenus. Berühmt ist der Flohmarkt, der älteste der Welt, bereits 1885 offiziell gegründet. In der Zeitschrift Die Klick ist vor einiger Zeit ein Erinnerungsbericht erschienen, der aufzählt, wer so alles in den 30er Jahren an der Porte de Saint-Ouen zu Hause war. Hier lebte Mutter Doudou, von der erzählt wurde, dass sie eines Tages besoffen ihr Baby erdrosselte und dann in einem Zinkeimer ein buntes Kleid schwarz färben wollte. Hier bot ein Italiener Biscuits feil. Und lebte ein Nigerianer mit einer Flämin verheiratet. Er war als Musiker mit Josephine Baker im Casino de Paris aufgetreten. Im Café Le Papillon, das 7 Tage in der Woche geöffnet war, kannte jeder jeden. Die Arbeiter kamen auf einen Coup de Rouge vorbei, wie der Eishändler, der im Ersten Weltkrieg einen Arm eingebüßt hatte. Verkäuferinnen der nahen Geschäfte trafen sich am Tresen und ebenso die Damen de petite vertu, die Damen von geringer Tugend also, wie die Huren ohne Missachtung genannt wurden. Zum Balmusette am Wochenende erschienen manchmal auch Petit Louis, Paulo le Riche mit dem Diamanten im Schneidezahn oder Dédé mit den blauen Kulleraugen. Wenn diese mauvais garçons Randale machen wollten, sorgte der Wirt ziemlich rasch wieder für Ordnung. An der Porte de Saint-Ouen lebte auch in unerschütterlicher Eintracht die Familie des Kindes, dem Marian Oswald in La Complainte de Kezuba ihre Stimme schenkte. Der Vater war Hundescherer. die Mutter Wäscherin. Und die beiden mussten ordentliche Arbeit leisten, um davon leben zu können. Wenn Papa mal unzufrieden nach Hause kam, klopfte er ein bisschen auf Mama herum und besänftigte so seine Wut. C'était vraiment un bon ménage, lautet der Refrain. Das war fürwahr eine glückliche Familie. Papa soff manchmal gewaltig, weil Trinken tröstet. Auch Mama gönnte sich gerne ein Gläschen und die Kinder gingen nicht leer aus. Sie bekamen großzügig etwas ab vom Pinard. So hieß der billige Rotwein, der im Ersten Weltkrieg den Soldaten zur Stärkung ihrer Kampfmoral verabreicht worden war. Sonntags ging die Familie in den Wald. Dann gab es immer eins drauf. Gemeint war die Produktion eines weiteren Kindes, weil Mama nicht leiden konnte, dass andere mehr Nachwuchs hatten als sie. Man war mal zu siebt und später zu zwölft. Für Maman war ihr Mann ihre Sonne. Sie liebte die Liebe und sie starb bei der Arbeit. In der letzten Strophe singt das Mädchen von sich selbst. Es hat das Glück gesucht, das es aber auf Erden nicht gibt. Es hat nur das Elend gefunden. Ein Arbeitstier nennt es sich, dazu verdammt, bis ans Ende seiner Tage die Menschen zu lieben. Was aber auch heißen kann, die Männer zu lieben. Denn das französische Wort homme ist doppeldeutig. Zut pour le bon ménage. Zum Teufel mit den glücklichen Familien, heißt es am Ende. In La Complainte de Kézouba hat ein französischer Autor mit liebevollem Sarkasmus ein Lied geschrieben, das dem sozialkritischen Anspruch einer von Bert Brecht beeinflussten Sängerin entsprach, die aus Berlin nach Paris gekommen war. On habitait Porte Saint-Ouen, le père était tendeur de chien, la mère faisait des lessives, faut bien travailler pour qu'on vive. Quand papa rentrait mécontent, il tapait un peu sur maman, ça lui faisait passer sa rage. C'était vraiment un bon ménage. Teil dieser Sendung über Unterhaltungskünstler, die in den 30er Jahren aus Nazi-Deutschland nach Frankreich flohen, war vor allem Marianne Oswald gewidmet. Die junge Sängerin aus dem turbulenten Berliner Kabarettmilieu konnte in Paris, der Metropole des Chansons, schon nach kurzer Zeit Erfolge feiern. Für andere Musiker, die Deutschland verlassen hatten, waren die Chancen auf Engagements gering. Futterneidische und zum Teil militant fremdenfeindliche französische Kollegen machten ihnen das Leben schwer, obwohl der Musikmarkt Frankreichs überwältigende Ausmaße angenommen hatte. Nach Schätzungen der bereits 1850 gegründeten Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, abgekürzt SACEM, waren in jener Zeit 150.000 Musiktitel registriert. Mehr als 6.000 Music-Hall-Spektakel hatten stattgefunden. Dazu kamen die von Radiostationen gesendeten Chansons und 24.000 Schallplattenaufnahmen. Dennoch beklagt die SACEM, das Gegenstück zur deutschen GEMA, bereits im Juni 1933 in einem Schreiben an das französische Erziehungsministerium, dass die Ankunft einer großen Zahl jüdischer Komponisten aus Deutschland in der Musikwelt für erhebliche Aufregung sorge. Weiter heißt es in dem Brief der SACEM, tatsächlich sehen sich die französischen Komponisten, die unter großen Mühen das Glück hatten, einen Arbeitsplatz in einem der wenigen französischen Studios zu ergattern, in denen man Begleitmusik zu Tonfilmen aufnimmt, einer herben Konkurrenz durch ihre ausländischen Kollegen ausgesetzt, die ihnen die Arbeitsplätze streitig machen. Die französische Musik stirbt infolge einer aktiven ausländischen Propaganda. Sollen die französischen Komponisten aufgrund der massenhaften Ankunft ausländischer Komponisten in unserem Land gleichermaßen umkommen? Diese feindliche Haltung führte bald sogar dazu, dass die SACEM exilierten Komponisten von jenseits des Rheins die Aufnahme in die Künstlerorganisation verweigerte und keine Tantiemen für sie abrechnete. Dennoch hatten einige emigrierte Musiker Erfolg mit Kompositionen für französische Chansonsängerinnen. So wandte sich Lise Gouty, die in den 30er Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war, an Kurt Weill, ob er ein bisschen Zeit erübrigen könnte, um ihr eine Musik mit einem einfachen Refrain zu schreiben. »Ach, Herr Weill, ich wäre wirklich glücklich, eine unveröffentlichte Sache von Ihnen zu bekommen, auf die ich einen Text verfassen lassen würde, der von Ihrem Talent inspiriert ist.« Zu dem Stück mit dem gewünschten einfachen Refrain ist es nicht mehr gekommen, weil der Komponist bereits 1935 Frankreich verließ und in die USA ging. Doch zwei andere Chansons von Kurt Weill hatte Lise Gouty bereits in ihrem Repertoire. »Je ne t'aime pas« und »La complainte de la Seine«. Il y a des fleurs de vase et de boue, elles sont nourries au fond de la Seine. Il y a des cœurs qui souffrirent trop pour vivre la vie. Et puis des cailloux et des bêtes grises, l'âme des égouts soufflant des poisons, les anneaux jetés par des incomprises, des pieds qu'une hélice a coupé du tronc. Les ventres stériles, les blancs avortés que nul aima, les vomissements de la grande ville. Au fond de la Seine, il y a cela. Ô Seine clémente, où vont les cadavres, au lit dont les draps sont faits de limon. Fleuve des déchets, sans banal ni havre, chanteuse berçant la morgue et les ponts. Accueille le pauvre, accueille la femme, accueille l'ivrogne, accueille le fou, mêle leurs sanglots au bruit de tes larmes et porte. Die Klarinette legt im Entree dieser Komposition von Kurt Weill vor. Sie erinnert an den Trauermarsch von Frédéric Chopin. Aber rhythmisch macht Kurt Weill wie so oft Anleihen beim Jazz. Der Text des von Lise Gouty vorgetragenen Klageliedes der Seine über die ekligen, aber auch geheimnisvoll kostbaren Hinterlassenschaften im Bodensatz des Flusses weckt eine Assoziation zum sagenhaften Nibelungenschatz im Rhein. Denn auch am Grund der finsteren, schmuddligen Seine lagert Gold. Ebenso haben sich verrostete Schiffswracks angesammelt, Juwelen, Waffen und, poetisch couragiert, vergossene Tränen, deren Tropfen im strömenden Gewässer offenbar ihre Selbstständigkeit bewahren konnten. Der Fluss verwahrt Verrottetes, Verlorenes, Verkommenes. Er nimmt Schlamm auf und die Ausscheidungen der großen Stadt. Aber er ist auch da für all die Herzen, die zu sehr leiden und das Leben nicht lieben können. O mildtätige Seine, wohin treiben die Kadaver im Bett, deren Laken aus Schlick gefertigt sind? Auf die rührselige Frage ohne Antwort folgt der wiederholte Appell an den Fluss, er möge Mann und Frau, Saufbold und Narren gnädig empfangen und deren Herz zwischen den Kieselsteinen davontragen. La Complainte de la Seine von Luscotti ist weit weg von seichter Reimwelt zwischen Cœur und Douleur, zwischen Herz und Schmerz und verzichtet auch auf schwärmenden Gebrauch des Himmels über Paris, auf funkelnde Sterne und allmächtige Liebe. Doch ebenso weit ist dieses Klagelied entfernt von Marianne Oswalds sozialkritischen Chansons, in denen Menschen tatsächlich tief im Elend stecken und nicht einfach klischeehaft als traurige Typen präsentiert werden. Zur kleinen Riege erfolgreicher Komponisten im französischen Exil gehörte außer Kurt Weill auch der Komponist Ralph Erwin, ein Pseudonym für Erwin Vogel. In Deutschland hatte ihn sein Lied »Ich küsse Ihre Hand, Madame« aus dem gleichnamigen Film von 1929 berühmt gemacht. Mühelos gelang dem Fremden auch der beliebte Pariser Mix aus Nostalgie und Liebeserklärung an die Stadt. Ralph Erwin, der 1933 in die Metropole an der Seine gekommen war, komponierte für die Sängerin Lucienne Delisle das Chanson »Sur les quais du Vieux Paris« nach einem Text von Louis Poterat. Das Lied wurde einer der größten Erfolge der Chanteuse de Charme, wie Lucienne Delisle genannt wurde. Tu te penches en murmurant ces dimanches. Si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent et dans un même sourire nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Hier sind die typischen Sehnsuchtsbilder der Stadt im Angebot. Les bouquinistes, les fleuristes, les vieux ponts und immer gehören die Spatzen dazu. In diesem sanften Musette-Walzer lächelt das Glück, sucht sich die Liebe auf ihrem Spaziergang ein Nest und Paris darf sich wieder einmal auf Paradies reimen. Trotz des Handicaps, nicht ihr Landsmann zu sein, begeisterte Ralph Erwin die Franzosen. Als jedoch die Deutschen Frankreich besetzten, geriet der jüdische Komponist in Gefangenschaft. Er konnte fliehen und sich verstecken, wurde entdeckt und kam ums Leben. Ob erschossen oder von einem Granatsplitter getroffen und verblutet, ist nie aufgeklärt worden. Zurückhaltender in seinem nostalgischen Eifer gibt sich das Chanson »Le Bassin de la Villette«, dessen Musik der deutsche Exilant Rudolf Göhr, ein Schüler Arnold Schönbergs, komponierte. Den Text verfasst hat Michel Vauquer, der später auch Autor für Edith Piafs berühmtes »Non, je ne regrette rien« war. Gesungen wurde auch diese Chanson von Lise Gauthier. Comme dans tous les ports du monde, on voit des sacs et des tonneaux. Le pêcheur à la ligne abonde autant que les reflets de l'eau. Je sais de plus beaux paysages, mais dans celui-ci je suis née. Et j'ai fait plus d'un grand voyage le long des quais, sur le bassin de la Villette et sur le canal Saint-Martin. Il n'y a pas de goélette, voile cargué des vieux marins. Mais dans le fond, je m'en fiche, quand on a bu un coup de vin. Il suffit d'une péniche pour se croire au pays. Den Bau des Bassin de la Villette und des Canal Saint-Martin im Nordosten der Metropole hatte einst Napoleon in Auftrag gegeben. Hier fuhren Lastschiffe, am Ufer stapelten sich Säcke und Fässer und hockten geduldig die Angler. Beschworen wird in diesem Chanson der Zauber einer unscheinbaren Welt. Und wenn man un coup de vin getrunken hat, verklärte sich ein schlichter Kahn und ließ einen davon träumen, in fernste Länder fortgetragen zu werden. Der Text dieses Chansons über ein eher unspektakuläres Pariser Viertel ist simpel gestrickt. Exotisch hingegen wird es vor allem im Refrain, in den Rudolf Göhr zum europäischen Rhythmus dezent chinesische Klangfarben einfügt. Aus dem geradezu standardisierten Gefühlsfundus für das französische Chanson der Zeit zwischen den Weltkriegen schöpft auch das Chanson »Le bonheur est entré dans mon cœur«. Es ist die Hauptmelodie in dem Film »La Goualeuse«. Lise Gauthier sang es und sie spielte auch die Hauptrolle, ein Straßenmädchen mit verführerischer Stimme. Der Film mit Lise Gauthier gehörte zur Spezies »Musique all filmée«. Er sollte den Star ins rechte Licht rücken und die Musik musste zugleich tauglich sein für die große Gala auf der Musique Hall Bühne. Dort musste der Star damit glänzen können, wie im Film die kleine Straßensängerin, die in einer verqualmten Kellerkneipe auftritt. Je ne savais rien, ni du mal, ni du bien. J'ignorais les joies de la jeunesse. Les nuits et les jours s'enfuyaient sans amour, sans amis, sans espoir, sans tendresse. Et puis tout à coup ma tristesse, comme une fumée, s'est enfuie. Il n'en fallait pas beaucoup plus, t'en souviens-tu? L'amour nous avait réunis. Le bonheur est entré dans mon cœur, une nuit par un beau clair de lune. Tu m'as dit quelques mots en jongleur, et nos vies désormais n'en font qu'une. J'ai compris dans tes grands yeux rêveurs que l'amour vaut mieux que la fortune. Et depuis cet instant, le bonheur pour toujours est entré dans mon cœur. Lustlos hängt La Goualeuse am Kneipentisch, raucht wie ein Schlot. Ein Saufbruder hockt sich zu ihr, fordert sie auf zu singen. Erst tut sie es widerwillig und traurig erklingt der Musette-Walzer in Moll. Doch mit dem Refrain schwenkt die Melodie um in Dur. Die eben noch trübselige Sängerin strahlt und könnte die ganze Welt umarmen. Alle Schluckspechte krächzen mit. Die Melodie von Le Bonheur, est entré dans mon cœur, spielt im ganzen Film ihre leitmotivische Rolle. Schon im Vorspann ist sie wie in der Ouvertüre einer Oper zu hören. Bei der Suche nach einem geeigneten Komponisten für diese anspruchsvolle musikalische Aufgabe trafen die französischen Filmproduzenten eine ungewöhnliche, aber gelungene Wahl. Sie engagierten den exilanten Norbert Glanzberg. Qu'importe où je vais, d'où je viens désormais, au hasard de ma vie vagabonde. Qu'importe les rues, les pays inconnus, qui dans l'ombre des nuits se confondent. Puisque dans tous les coins du monde, tu seras toujours mon amant. J'emporte avec moi ton amour qui pour toujours sera mon éternel printemps. Le bonheur est entré dans mon cœur, une nuit par un beau clair de lune. Tu m'as dit quelques mots en journée, et nos vies désormais n'en font qu'une. J'ai compris dans tes grands yeux rêveurs que l'amour vaut mieux que la fortune. Et depuis cet instant, pour toujours être entré dans mon cœur. Oh, oh, oh, oh. Et depuis cet instant, le bonheur. Oh, oh, oh, oh. Pour toujours être entré dans mon cœur. Für den im Jahr 1910 in Galizien geborenen Norbert Glanzberg wurde Le Bonheur est entré dans mon cœur der erste Pariser Erfolg. In Würzburg, als musikalisches Wunderkind aufgewachsen, hatte er bereits als 13-Jähriger das Konservatorium besucht. Mit 19 gab Norbert Glanzberg als Pianist Solokonzerte und dirigierte in Berlin für Emmerich Kallmann die Tschadas-Fürstin im Admiralspalast. Er startete außerdem eine Karriere als Komponist in den Tonfilmstudios der UFA und schrieb für Billy Wilders Film »Der falsche Ehemann« mit dem Lied »Hasch mich, mein Liebling, hasch mich« den Sommerhit 1931. Gesungen haben ihn die Comedian Harmonists. Die Zeitschrift Filmkurier jubelte. Norbert Glanzberg heißt der neue Mann. Dieser Glanzberg hat's im Handgelenk. Doch im selben Jahr 1931 schon pöbelte Josef Goebbels, damals noch Gauleiter von Berlin, dieser kleine galizische Jude Glanzberg nimmt inzwischen den jungen blonden deutschen Komponisten die Butter vom Brot weg. Nachdem Hitler an die Macht gekommen war, musste Glanzberg aus Deutschland fliehen. Die Zuflucht in Paris bedeutete für den Musiker erst einmal Not- und Überlebenskampf. Zeitweise zog er mit einem Bauchladen über die Boulevards und bot Nutzlosigkeiten zum Kauf an. Er lieh sich ein Akkordeon und spielte in Hinterhöfen, durfte im Café Delta am Boulevard Rochechouart die Besucher am Klavier unterhalten. Er musizierte in einem jiddischen Theater und schaffte es schließlich, als Pianist ausnahmsweise in einer von französischen Musikern gebildeten Kapelle aufgenommen zu werden, die beim Bal Musette fürs Volk die Tanzmusik spielte und zu der auch Django Reinhardt gehörte. Der Gitarrist der Manouche war, wie in Frankreich die Sinti aus dem Elsass genannt werden, machte später als Jazzmusiker glanzvolle Karriere. Norbert Glanzberg konnte nach der Besetzung Frankreichs durch die Deutschen nur mit gefälschten Papieren und in Verstecken von Freunden überleben. Nach dem Krieg reiste er bei Tourneen als Konzertbegleiter mit verschiedenen Sängern um die Welt und komponierte Melodien für diverse Filme, so der Kurier des Zaren mit Kurt Jürgens, La Mariée est trop belle mit Brigitte Bardot und Mon Oncle von Jacques Tati. Im Alter widmete er sich wieder der klassischen Musik. Mit La mort est un maître de l'Allemagne komponierte Norbert Glanzberg einen Liederzyklus für Bariton und Klavier. Der Titel ist eine Zeile aus dem berühmten Gedicht Todesfuge von Paul Celan. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Norbert Glanzberg starb im Jahr 2001. Wenige Jahre davor war er zum ersten Mal wieder in seine Heimatstadt Würzburg zurückgekehrt, die ihm ihren Kulturpreis verliehen hatte. Der deutsche Exilant Norbert Glanzberg hatte der Sängerin Lise Gauty die Melodie zu ihrem Erfolgsschlager »Le bonheur est entré dans mon cœur« geschenkt, ein Lied von Liebesglück und Sehnsuchtsschmerz. Unter dem Pseudonym René Dorian lieferten zwei andere Flüchtlinge aus NS-Deutschland, Bert Reisfeld und Rolf Marbot, der Sängerin die Komposition zu dem Lied »Israel va-t'en«, das sie Anfang März 1934 im Pariser Bobineau sang. Lise Gauty wagte eine geradezu wütende Anklage gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in Frankreich. Mit Bewunderung schrieb damals der Kritiker Hans Jakob im Pariser Tageblatt: Lise Gauty hat den Mut, revolutionäre Lieder zu singen, die die brennenden Fragen der Gegenwart rücksichtslos und brutal herausschleudern. Sie singt wohl auch die großen populären Schlager, aber gleichsam nur als Einleitung. Sie bleibt nicht stehen. Le gronde, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Il repart sans retard et s'enfuit au hasard, mais la voix le poursuit et lui crie chaque fois: va-t'en, va-t'en, va-t'en. En accord, sud ou nord, ville ou port, crie dehors. Il faut partir encore. Terre moins hostile lui donne enfin l'asile. C'est le bonheur tranquille. Adieu le juif errant. Soudain finit le charme. Le peuple crie aux armes. C'est la guerre. Sonnez l'alarme. Il se bat, lutte encore si la mort veut te prendre en ses bras. Combat, combat, combat pour gagner ton foyer étranger va crever. C'est pour la liberté. Voller Bitterkeit und Anklage erzählt der Chanson die Leidensgeschichte des ewigen Juden, Le Juif errant. Von Palästina macht sich das Volk Israel auf den Weg. Doch überall, in Süd und Nord, Stadt und Hafen, gröhlen die Menschen: Hau ab! Va-t'en! Va-t'en! Das jüdische Volk wird vertrieben. Oder es wird aufgefordert zu kämpfen, um sich ein Zuhause zu verdienen. Étranger va crever, c'est pour la liberté. Übersetzt heißt der zynische Satz: Fremder, krepiere. Es ist ja für die Freiheit. Diese Zeile ließ sich eindeutig verstehen als Erinnerung an die Juden, die auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges ihr Leben für Frankreich geopfert hatten. Und Israel va-t'en, va-t'en, der widerliche Appell zu verschwinden, klingt wie eine Paraphrase auf ein ausländerfeindliches Chanson des Sängers Jean Bastiat, der sich mit Liedern voller Fremdenhass bei seinem Publikum einschmeichelte. Allez! Allez, mes entrées donc, sang er hämisch über die Invasion der Ausländer in Paris und ließ die Prophezeiung folgen, dass diese ins Land strömenden Fremden ja bald auch nicht zögern werden, den Élysée-Palast zu stürmen. Enfin de par le monde, la paix règne profonde, la terre sera féconde, pour toi plus de tourments. Mais quoi la meute gronde, rugissant à la ronde, porte au loin ta race immonde, va-t'en. La terre promise, le long des berges grises, il poursuit sa hantise, marche encore juif errant, marche encore. Zwei aus Deutschland geflohene jüdische Unterhaltungsmusiker haben für Lise Guti die Melodie geschrieben zu ihrem Aufschrei gegen Hass und Verfolgung, unter denen Juden seit Jahrhunderten leiden. Von Rolf Marbot und Bert Reisfeld stammte aber auch die Melodie zu der Schnulze »J'aime une Tyrolienne, comme un vrai Tyrolien, tirelli, tirela, tirela«. Auf diese Melodie haben im Dezember 1934 in Deutschland die Comedian Harmonists den kleinen grünen Kaktus besungen und ihr Publikum begeistert. Der Breslauer Rolf Marbot, Pseudonym für Albrecht Marcuse, war promovierter Jurist, Barpianist, Komponist erfolgreicher Schlager- und Filmmusiken sowie Musikverleger. Mit dem Wiener Bert Reisfeld hatte er vor dem Pariser Exil schon zusammengearbeitet. Mit ihm lieferte er auch aus dem Exil weiterhin Schlager für den deutschen Markt, auch wenn sich die antisemitische Zeitschrift Das Deutsche Podium, die sich im Untertitel »Kampfblatt für deutsche Musik« nannte, über solchen Import nach Deutschland wild empörte. Wie viele Verfolgte des NS-Regimes trat Marbot Ende 1939 in die Fremdenlegion ein, blieb ein knappes Jahr, lebte danach armselig von kleinen Tantiemen und Notenverkäufen, schlug sich als Barpianist unter dem Decknamen Louis Sandré durch. Nach der Befreiung von Paris im Sommer 1944 gelang es ihm, seinen Musikverlag wieder aufzubauen. Außerdem nahm er die französische Staatsbürgerschaft an. Bert Reisfeld hingegen emigrierte bereits 1938 aus seinem französischen Exil ins amerikanische, wurde US-Staatsbürger und wirkte als Komponist und Arrangeur unter anderem für Benny Goodman und Glenn Miller. Das Thema Emigration, das in den 30er Jahren den Menschen in Frankreich alltäglich war, beherrschte auf unterschiedlichste Weise auch immer wieder das Chanson der damaligen Zeit. Künstler widmeten dem Schicksal des Fremden traurige Verse. Im Chanson von Lise Guti über den ewigen Juden ist es in seiner verhängnisvollsten Problematik dargestellt. Edith Piaf sang im Jahr 1935 erstmals ihr berühmtes Chanson »L'étranger«, die klischeehaft sentimentale Liebesbegegnung mit einem fremden Matrosen, dem »Gatten für eine Stunde«. Und der in Frankreich lebende Schweizer Komponist Arthur Honegger schrieb die Musik zu »La chanson de l'émigrant«. Das Lied handelt von einem resignierten und verbitterten Kapitän, dem das Leben nur Unglück gebracht hat. Doch Menschen in Aufbruchsstimmung reißen ihn mit auf ihrem begeisterten Weg in eine bessere Zukunft. Die Episode ist Teil eines utopischen Werkes von Jean-Richard Bloch mit dem Titel »La naissance d'une cité«, ein gigantisches Massenspektakel, das Anfang 1937 in der Pariser Radrennbahn Velodrom aufgeführt wurde. Industriearbeiter schreien ihr Elend heraus und sind wild entschlossen, sich in den Krieg zu stürzen. Aber sie erkennen die Sinnlosigkeit ihres Plans, legen ihre grauen Overalls ab, streifen sich bunte Klamotten über und schaffen sich auf einer Atlantikinsel eine heile Welt. Dieses Paradies auf Erden gerät sofort in Gefahr, als auf der Insel Öl entdeckt wird und internationale Kapitalgesellschaften anrücken. Die unvermeidliche Folge: Unterdrückung, Aufruhr, Krieg. Doch das Stück sollte sein Happy End haben. So rollen die Eroberer den Stacheldraht zusammen, der ihre Ölfelder umgab, und räumen die Arena für ein berauschendes Volksfest mit Trapezkünstlern, Clowns, Ringkampf und Wettrennen sowie Gesang und Tanz. Um aus Elend und Bedrückung herauszufinden, weiß wenigstens das Theater zu helfen. Es inszeniert die Flucht aus der Wirklichkeit in Traumwelten. Solche Ausflüchte in den schönen Schein gibt es bei Marianne Oswald nicht. In ihrem Chanson »Les Migrantes« singt sie vom erschütternden Schicksal einer Ausgestoßenen. Soutiens plus, je viens du bout du monde, déjà parmi ces docks, déjà dans ce silence, mon ombre a dû flâner. Quelque chose me dit que je connais ces quais, quelque chose me dit, ce fut dans ton enfance, le cargo s'appelait ville de quelque part, il arrivait d'ailleurs, ne menait nulle part, il devait ressembler à celui que je quitte, à celui qui m'attend, à l'autre qu'on répare et qui m'emportera loin des quais, loin des ports, vers les eaux calmes de la mort. Tous les cargos du monde au fond de l'océan, enfance, mon enfance, où n'ai-je pas erré? Mais les rades, les estuaires, tout est froid quand on a la fièvre. J'ai traîné ma misère aux quatre coins des mers. Face aux aurores boréales, j'ai rêvé d'un morceau de pain. Je ne fus pas seul qui joue à cache-cache sur le quai. Il y a si longtemps que je couche avec les hommes et l'équipage, que cela date de toujours. De ma blonde, qu'il fait bon dormir. Ich komme vom Ende der Welt. So beginnt das Lied, das der Komponist und Orchesterleiter Wahlberg unter Verwendung des beliebten aus der Zeit Ludwigs des 14. stammenden Volksliedes Auprès de ma blonde für Marianne Oswald arrangiert hat. Den Text verfasste Gaston Bonheur, ein Dichter, der den Surrealisten nahestand, Journalist wurde und bis zum Chefredakteur der Zeitschrift Paris Match aufstieg. Les Migrantes ist Opfer erbarmungsloser Einsamkeit, desillusioniert, ohne Hoffnung, ohne Sehnsucht. Als sie sich am Kai auf einem zur Schnecke gerollten Tampen niederlassen will, wird sie vom Hafenwächter verjagt. Am Ende des tief traurigen Liedes bleibt nur die eine Frage: Tod, wer bist du? Tout à l'heure, un de la douane va me trouver un drôle d'air. Et la fille, vire de bord. Je prendrai le prochain steamer. Je dormirai sur les cordages. C'est une affaire d'habitude. Moi, je naquis Dieu seul, c'est tout. Je suis l'émigrant aux yeux d'ombre. Une de plus dans le troupeau. Et j'irai sans répit, toujours battue, toujours errante, tant que la mort n'y sera pas. Mort, y es-tu ? Der Sprechgesang, vorgetragen im Wechsel von Inbrunst und Teilnahmslosigkeit, wirkt eindringlich und zugleich wie existenzieller Leerlauf. Ein französischer Kritiker schrieb über die Interpretin: Rien n'est conventionnel dans son art. Nichts an ihrer Kunst ist herkömmlich. Die Musikwissenschaftlerin Anna Langenbruch hat in ihrem Buch Topographien musikalischen Handelns im Pariser Exil ausführlich Meinungen von Experten über die Kunst Marianne Oswalds, über ihre Stimme, ihren Darstellungsstil, ihr Aussehen dokumentiert. Über alles wissen die Kritiker eine Menge. Es sind Lobeshymnen und wilde Verrisse. Ihre Stimme klinge heiser und ohne Tragweite, heißt es beim einen. Einem anderen fiel der harte, grausame, aber auch schmerzliche Klang auf. Als revolutionäre Vorkämpferin wurde die fremde Sängerin gepriesen oder als Aufwieglerin gefürchtet. Zu einer Frau mit solchen Intentionen passte dann auch ihr provozierendes Äußeres. Wie Blattgestrüpp über eine Mauer hängt ihr rotes, zuchtlos unordentliches Haar in ihr Gesicht. Ihre Füße stecken in apfelgrünen Schuhen. Zwischen diesen beiden Extremen ein krummschultriger Körper, eingezwängt in ein schwarzes Kleid. Dieses Zitat entstammt dem Verriss nach einem Konzert von Marianne Oswald in den Folies Wagram. Und nach demselben Konzert schrieb ein anderer Kritiker, der das Konzert der Sängerin insgesamt bewunderte, ebenfalls fast abschätzig über ihr Erscheinen. Der Rezensent lästerte über ihr bleiches und ungesundes Gesicht mit einem Mund rot wie Männinge und leuchtenden und beweglichen Augen, die aus dunklen Augenhöhlen grausam blitzen. Da stand nicht jemand in großer Toilette im Rampenlicht, wie man es von Sängerinnen auf der Music Hall-Bühne gewohnt war. Dem Kritiker Germain Grey kam Marianne Oswald vor wie eine Mondsüchtige, dem Kabinett des Dr. Caligari entsprungen. Das Kabinett des Dr. Caligari war ein deutscher Stummfilm von 1920 und wurde, beworben als erstes expressionistisches Werk auf der Leinwand, weltweit berühmt. Die Ästhetik des Films hatte auch Einfluss auf das Berliner Kabarett der 20er Jahre, in dem Marianne Oswald ihre Lehrzeit verbrachte. Für Frankreich war diese Ästhetik fremd. Glaubt sie immer noch, dass man so Verzweiflung ausdrückt auf diese kaligareske Art, die doch nur eine kränkliche Form der Romantik ist, lautete ein Urteil über einen frühen Auftritt von Marianne Oswald in Paris. Ein anderes drückte vorbehaltlose Begeisterung aus. Schaut sie an. Sie bleibt unbeweglich, die Arme am Körper, bis sich im entscheidenden Augenblick die Geste von ihr löst, bedeutungsvoll, exakt, von schrecklicher Wahrhaftigkeit. Entsetzlich fand wiederum Gustave Frigerville in der Zeitschrift Comédia ihren Akzent von jenseits des Rheins, der diese paradoxe Diseuse französischer Chansons hinderte, unseren Ohren auch nur einen Satz ihres Textes verständlich zu Gehör zu bringen. Außerdem empörte sich Frigerville über den umfassenden und vergeblichen Sabotageversuch an allem, was den Charme und den menschlichen Wert der französischen Kunst ausmacht. Natürlichkeit, das rechte Maß, Anmut, differenzierte Feinfühligkeit. Da war es wieder. Das dumpfe Feindbild von den Barbaren aus dem Land des benachbarten Erbfeindes. Am allerwenigsten hielten sich rechtsradikale Blätter wie die auflagenstarke L'Action Française zurück und kübelten ihre Judenfeindschaft ungehindert unters Volk. Lucien Rebatet, der schon über das Exilkabarett Laterne hergezogen war, schrieb schon im Januar 1934 folgende Hasszeilen. In Marianne Oswalds Gestik materialisiert sich der versteckte Bolschewismus Kurt Weils. Dieses krankhafte Ausreizen des Gemeinplatzes konnte nicht anders als semitisch sein, aber es musste seine Form vereint mit dem deutschen Geist bekommen. Die Deutschen haben es verleugnet und ungestüm verjagt. Wir sind absolut frei, uns zu fragen, ob der wagnerianische und soldateske Akademismus, der sich drüben verbreitet, wesentlich besser ist. Aber das ist sicher kein Anlass, der jüdischen Dekadenz bei uns Wohnrecht zu gewähren, wie es anscheinend unsere überalterte, matte, in einzigartiger Weise verirrte und ziellose Avantgarde wünscht. Der militante Kritiker Lucien Rebatet pöbelte gegen Juden und Kommunisten, gegen die Demokratie und die Kirche. Und zur verirrten und ziellosen Avantgarde zählte er viele. Auch Jean Cocteau, den 1889 geborenen Maître de Plaisir von Paris. Das Multitalent hatte als Dichter, Maler, Musiker, Choreograf, Schauspieler und Filmemacher Erfolg. Traumtänzerisch geschmeidig vagabundierte er durch alle Sparten der Kunst. Für Marianne Oswald, von deren Bühnenkunst er begeistert war, schrieb er Verse, die sie als Chanson parlée, als gesprochene Lieder, vortrug. Quand on est morte entre les mortes, qu'on se traîne chez les vivants, lorsque tout vous flanque à la porte, et la ferme d'un coup de vent. Ne plus être jeune et aimé, derrière une porte fermée, il reste de se fiche à l'eau, ou d'acheter un rigolo. Oui, messieurs, voilà ce qui reste pour laisser tomber les salauds. Mais si la fausse de ce geste s'attache à vous comme un grelot, si l'on craint de s'ouvrir les veines, on peut toujours risquer la veine d'un voyage à Monte Carlo. Monte Carlo, Monte Carlo, j'ai fini ma journée. Je veux dormir au fond de l'eau de la Méditerranée. Monte Carlo, Monte Carlo. Verzagt und in ihrer Fantasie gleichzeitig auftrumpfend hält eine Frau Zwiesprache mit sich selbst. Wie eine Tote unter Toten empfindet sie sich. Ausgestoßen, nicht mehr jung und von niemandem mehr geliebt. Was bleibt dann noch? Ins Wasser gehen? Oder sich einen Rigolo kaufen? Einen Lustknaben? Schön und gut, aber das französische Wort Rigolo bedeutet in der Gaunersprache auch Revolver. Wenn nun La Frousse, der Bammel, auf sich selbst zu schießen, zu groß ist, oder wenn man fürchtet, sich die Venen zu durchtrennen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, sich in Monte Carlo dem Glücksspiel hinzugeben. Vom Aufschneiden der Pulsadern zum Glücksspiel im Casino scheint es ein jäher Gedankensprung. Doch La Veine ist im Französischen nicht nur das Wort für Vene. La Veine bedeutet gleichgesprochen, gleichgeschrieben auch Glück. Die Fantasiereise nach Monte Carlo gewinnt Bedeutung wie ein Kriegszug. Monte Carlo, Monte Carlo. Klingt wie ein wild entschlossener Kampfruf mit brutaler Betonung auf der zweiten Silbe des Wortes Monte Carlo. Après avoir vendu votre âme et mis en gage des bijoux que jamais plus on ne réclame, la roulette est un beau joujou. C'est joli de dire « je joue ». Cela vous met le feu aux joues et cela vous allume l'œil. Sous de joyeux voiles de deuil, on porte un noble nom de veuve. Un titre donne de l'orgueil, et folle, et prête, et toute neuve, on prend sa carte au casino. Voyez mes plumes et mes voiles, contemplez les traces de l'étoile qui me mène à Monte Carlo. La chance est femme. Elle est jalouse de ses veuvages solennels. Sans doute elle m'a cru l'épouse d'un véritable colonel. J'ai gagné, gagné sur le 12. Et puis les robes se décousent, la fourrure perd ses cheveux. On a beau répéter je veux. Dès que la chance vous déteste, dès que votre cœur est nerveux, vous ne pouvez plus faire un geste, pousser un sou sur le tableau, sans que la chance qui s'écarte change les chiffres et les cartes des tables de Monte Carlo. Les voyous, les bus, les gales, ils m'ont mise dehors. Dehors! Et ils m'accusent d'être sale, de porter malheur dans leur sale, sale en stuc. Moi, qui aurais donné mon truc à l'œil, au prince, à la princesse, au duc de Westminster. Ô duc, parfaitement, faut que ça cesse, qu'il me criait, votre poulot, ma découverte, j'en priverai les tables vertes, c'est bien fait pour Monte Carlo. Monte Carlo, Monte Carlo, j'ai fini ma journée. Je veux dormir au fond de l'eau de la Méditerranée. Monte Carlo, Monte Carlo. Der Roulette-Tisch ist eine wunderbare Verlockung. Und wie verführerisch ist es doch zu sagen, dass man spielt. Das bringt Feuer auf die Wangen und entzündet den Blick. Die Spielerin wird von den Glücksrittern am Tisch für die resolute Witwe eines Obers gehalten. Sie gewinnt. Und am Ende stürzt sie doch ins Elend. Das Kleid reißt auf, der Pelz verliert seine Haare, sie wird hinausgeschmissen. Man sagt, sie sei dreckig und bringe Unglück. Diese Strolche, die es wagen, sie so zu behandeln, sie, die Prinzen und Prinzessinnen und dem Herzog von Westminster ihre Tricks beigebracht hätte. Alles vorbei und was nun? Wenigstens bleibt noch der Sprung kopfüber ins Meer von Monte Carlo. Mit der tragischen Geschichte des Stubenmädchens Anna Labonne, die zur Mörderin wurde, hatte die Interpretin Marianne Oswald noch ein zweites Chanson parlé von Jean Cocteau auf die Bühne gebracht. Cocteau hatte die Anregung zu diesem Gedicht bei Edgar Allan Poe gefunden. Der Amerikaner Poe verfasste es in seinem Todesjahr 1849 und Stéphane Mallarmé übertrug es später ins Französische. Im Original ist es die Geschichte, in der die holde Annabel Lee ihrem jungen Geliebten durch den Tod entrissen wird. Doch nichts kann je die Seelen der beiden trennen, nicht einmal ein Engel und schon gar nicht die Dämonen. Jean Cocteau, der poetische Irrwisch der französischen Literatur, machte etwas anderes. Ein Selbstgespräch des Stubenmädchens Anna, das die schöne und begehrte Annabelle mit einer tödlichen Dosis Schlafmittel vergiftet. Annabelle bewohnt im Hotel, in dem Anna arbeitete, die größte Suite. Und die Verehrer ließen, so heißt es im Gedicht, Blumen überreichen wie für einen Altar. Anna hatte nichts auszusetzen an dem Gast Annabelle. Doch eines Nachts wird das Stubenmädchen gerufen, weil Annabelle 10 Tropfen ihres Schlafmittels verlangt. 10 Tropfen nur? Fragt sich Anna und verabreicht ihr das ganze Fläschchen. Die Dosis ist tödlich. Niemand wird Anna je als Mörderin verdächtigen. Da kämen schon eher all die Prinzen und Herzöge und Grafen in Frage, die Annabelle zu Füßen lagen. Anna Labonne fallen absurde Erklärungen für den Mord ein. Nicht sie selbst, sondern lediglich ihre Hand habe die Tropfen gereicht. Außerdem sei sie im Augenblick der Tat nicht bei sich gewesen. Anna weiß aber auch, eines Tages wird sie von Schuldgefühlen getrieben vom Balkon springen. Vom Selbstmord lenken wiederum andere Dinge ab. Da ist Annabels Beerdigung, aber auch der Gedanke, dass die Getötete doch den Plan hatte, mit ihrer Yacht ins ferne Java aufzubrechen. Mit der Insel Java kommt am Ende etwas ins Spiel, was mit Giftmord, Gewissensbissen und Selbstmordgedanken eines Stubenmädchens herzlich wenig zu tun hat. Es ist der schnelle Musette-Walzer Java, der auf dem Akkordeon erklang, wenn die einfachen Leute auf den Tanzböden schwuften. Mit einem temperamentvollen Java endet auch das Chanson Parlé über eine Mordtat. Und genauso hatte es begonnen. Anna la Bonne, Chanson Parlé de Jean Cocteau. War die Anerkennung, die Marianne Oswald in der selbstverliebten Pariser Unterhaltungsszene als neue Stimme bekam. Vom Oktober 1937 stammt ein schwärmerischer Bericht. Marianne Oswald trägt nicht mehr die Trauer über sich selbst, schrieb der Kritiker Pierre Lazareff in der Zeitung Paris Soir. So sehr wurde sie erwartet, so sehr erschien sie unerwartet. Es ist die auferstandene Marianne Oswald. Ihre Karriere blieb ungebrochen. Und daran beteiligt war Jacques Prévert, die andere literarische Allzweckwaffe in Frankreich, für den jedoch im Unterschied zu Jean Cocteau vor allem die gesellschaftskritische Wirkung von Dichtung wichtig war. Jacques Prévert, zur Jahrhundertwende in Neuilly-sur-Seine geboren, wuchs in einer liberalen bürgerlichen Familie auf. Der Vater arbeitete im Office Central des Pauvres de Paris, einer Unterstützungsbehörde für die Armen. Oft nahm er seinen Sohn mit, wenn er sich um Familien in Not kümmerte. Auch zu Theater- und Kinobesuchen durfte er mitkommen. Doch am liebsten trieb sich der Junge auf der Straße herum. Sie war seine beste Schule. Während der Wehrdienstzeit wurden Yves Tanguy und Marcel Duhamel seine Freunde. Der eine hatte später Erfolg als surrealistischer Maler, der andere als Schauspieler und Autor. Als Trio zogen sie nach Paris in die Rue du Château auf dem Montparnasse, wo die Surrealisten ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatten. Dort herrschten unbedingte Nonkonformität, totale Respektlosigkeit und vor allem Humor. Jacques Prévert schärfte in jener Zeit seine anarchische Sinnesart. Auch schrieb er erste Chansontexte. Und bald wurde Marianne Oswald seine Interpretin. So auch für Chasse à l'enfant. Das Lied über den Jungen, auf den eine entfesselte Menge Jagd macht, wie auf einen Verbrecher. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens Bandit, Voyou, Voleur, Schnappon, hallt es durch die Nacht. Räuber, Strolch, Dieb, Wegelagerer, schreit deine aufgebrachte Meute ehrenwerter Männer, Ordnungshüter, Touristen, Ruheständler, einem geflüchteten Jungen hinterher. Ungewöhnlich dabei der Ausdruck Schnappon. Er ist vom alten deutschen Wort Schnapphahn abgeleitet, das ursprünglich Flinte mit schnappendem Abzugshahn bedeutete. Der Verfolgte hat nur eine Chance, seinen Verfolgern zu entkommen. Er stürzt sich ins Meer. Im Dunkel ist ein Schuss zu hören und es bleibt offen, ob der Junge abhauen konnte oder seine Flucht mit dem Leben bezahlen musste. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts d'arrache. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Rejoindras-tu le continent? Prévert's Poem Chasse à l'enfant bezieht sich auf ein Ereignis, das sich im August 1934 auf der Belle-Île en Mer vor der französischen Atlantikküste zugetragen hatte. Dort existiert eine staatliche Besserungsanstalt für straffällige Minderjährige ab 13 Jahren. Der Kinderknast stammte noch aus dem 19. Jahrhundert. Zu Anfang sollten Übeltäter dort nach Methoden der christlichen Seefahrt auf Tugendkurs gebracht werden. Geübt wurde unter dem erbarmungslosen Reglement eines ehemaligen Kapitäns auf großer Fahrt auf einem in den Sand eingegrabenen Dreimaster. Später wurde die Kadettenfron auf weiteren Schiffen und Booten praktiziert. Außerdem wurde die Kolonie Pénitentiaire um ein landwirtschaftliches Gut erweitert. Die jungen Delinquenten sollten auch auf der Scholle lernen, wie man ein guter Mensch wird. An jenem Abend im August 1934 geschah es, dass ein Junge von einem Aufseher zusammengeschlagen worden war, weil er in ein Stück Käse gebissen hatte, ehe die Suppe gelöffelt war. Eine Revolte brach los. Etwa ein halbes Hundert Insassen hauten ab. Einheimische und Feriengäste auf der Insel machten die Suche nach den Ausreißern zur hysterischen Hetzjagd, zumal für jeden geschnappten Bösewicht 20 Franc Kopfgeld einzustreichen waren. Die Empörung, die der Dichter in seine Verse packte, schien niemand besser wiederzugeben als Marianne Oswald. Prévert's Begründung über die ungewöhnlichen Fähigkeiten der Künstlerin hört sich geradezu schwärmerisch an. Und wenn ihre Stimme keiner anderen gleicht, liegt es daran, dass es kaum ihre Stimme ist, sondern viel eher die Stimme tausend anderer, die nicht singen, die nicht mehr singen oder die nie gewagt haben zu singen. Und deshalb bricht ihre Stimme so dumpf hervor und deshalb schleppt sie sich dahin, leichenblass, keuchend, entkräftet, manchmal furchtsam, manchmal glücklich, manchmal verschreckt. Diese Stimme von überall auf der Welt, diese Stimme der Emigrantin, diese Stimme der Schiffbrüchigen, diese Stimme gesprengter Ketten, abgerissener Vorhänge, Schlösser, umgestürzter Palisaden, diese Stimme zersägter Gitterstäbe. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a Kongenial war die Musik für das Chanson über die Jagd auf ein Kind, die der Exilant Joseph Kosma komponiert hatte. Das Chanson Chasse à l'enfant hat das Publikum bei Marianne Oswalds Auftritt im Oktober 1937 in der Salle Gaveau begeistert aufgenommen. Ebenso bejubelten 1000 Menschen im ausverkauften Konzerthaus das Chanson La Grasse Matinée des Dreigespanns Oswald, Prévert, Cosma. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête d'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement il grince des dents, doucement, car le monde se paye sa tête et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits sans manger. Et derrière ses vitres, ses bouteilles, ses conserves, ses pâtés, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube est dans l'intérieur de sa tête. Un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardines à manger, œuf dur, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. La Grasse Matinée ist die Geschichte eines verzweifelten armen Teufels, dem der Hunger die Vernunft raubt und ihn zum Mörder eines Unschuldigen macht. Wörtlich übersetzt bedeutet der Titel »Fetter Morgen«. Der Ausdruck wird verwendet für einen Langschläfer, der sich leisten kann, bis in die Puppen zu pennen. Wenn nun jemand dem Elend der Magen knurrt, sich einen fetten Morgen macht, ist das der schiere Hohn. Und genauso höhnisch ist es gemeint, wenn lange Nachtruhe für den Hungerleider bedeutet, dass sie schon früh um 6 vorbei ist. Es ist schrecklich, das kleine Geräusch, das ein hart gekochtes Ei macht, wenn seine Schale im Bistro auf einer Theke aus Zinn aufgeschlagen wird. Mit diesen Zeilen beginnt der Chanson. Weiter geht es wie in einer Kettenreaktion von entsetzlichen Empfindungen. Schrecklich, was im Kopf des Menschen geschieht, der sich hungrig im Schaufenster von Potin sieht. Mit dem Namen Potin konnte jeder Hörer des Chansons etwas anfangen. Denn gemeint war ein renommiertes Feinkostgeschäft, das Félix Potin im 19. Jahrhundert in Paris gegründet hatte. Bei Potin also wurden die Hungerfantasien eines Mittellosen hemmungslos. Verzweifelt zählt er 1, 2, 3 die Hungertage auf. Zählt auf, was er hinter den Scheiben von Potin zu sehen bekommt. Pasteten, Flaschen, Konserven, Fische in Kisten gepackt, die Kisten hinter der Glasfront, die Schaufenster geschützt von den Flieg. Das alles jagt ihm durch den Kopf. Als ihm ein Bistro in der Nähe vor die Augen kommt, sind es sofort die Sehnsuchtsgedanken an ein Frühstück, die ihn überwältigen. Immer wieder schießt das Wort Café Crème ein. Und der Café Crème wird durch eine unheilvolle Assoziation zum Café Crime. Knapp. Wie in einem Polizeibericht heißt es dann, dass ein in seinem Viertel sehr geschätzter Mann am helllichten Tag erwürgt worden und vom Mörder bestohlen worden sei. Der Hungerleider hatte sich um 2 Francs bereichert, die es ihm möglich machten, einen Kaffee zu bestellen und 2 Brote mit Butter. Danach blieben noch 25 Centimes als Trinkgeld für den Kellner. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Kurz und frei von falschem Mitgefühl ist dieses Erzählgedicht Jacques Prévert. So verhält es sich allgemein mit seinen Versen über das soziale Elend kleiner Leute. Marianne Oswalds Interpretation dieser Episoden geschieht ohne Anklage, auch wenn sie mehrfach wütend das Wort terrible herausfaucht. Solche Themen, solche unerbittliche Präsentation hat es vor Marianne Oswald in Frankreich nicht gegeben. Mit Songs von Bert Brecht hatte sie ihren Einstand gegeben. Mittlerweile schrieben ihr französische Autoren Chansons, die für Frankreich etwas völlig Neues darstellten. In Deutschland trieben inzwischen die nationalsozialistischen Machthaber immer mehr Bürger aus dem Land. Jeder Flüchtling, der über den Rhein kam, brachte ein Stück Bedrohung nach Frankreich mit, nicht durch sich selbst, sondern durch die Gründe seiner Flucht. Die Exilanten mussten den entwürdigenden Kampf um eine Aufenthaltsgenehmigung ertragen. Das Papier nannte sich Refus de Séjour, was so viel bedeutete wie Aufenthaltsverweigerung. Es genehmigte die Aufschiebung der Aufschiebung, mal für 2 Wochen, mal nur für 3 Tage. Zermürbende Wartezeiten verbrachten die ungewollten Fremden im 5. Stock der Pariser Polizeipräfektur. Oft hatten sie nur Erfolg, wenn sich ein Umschlag mit Schmiergeld durch die Schalteröffnung bewegte. Verboten war es, dass sich die Flüchtlinge im Gastland politisch betätigten. Einer, der sich über dieses Diktum hinwegsetzen konnte, war Willi Münzenberg, der in den 20er Jahren in Berlin ein kommunistisches Presseimperium aufgebaut hatte. Nach dem Reichstagsbrand musste Münzenberg fliehen. Er setzte sich ab nach Paris und führte von dort mit unbändiger Energie den Kampf gegen Nazi-Deutschland publizistisch fort. Er gründete Verlage, Zeitschriften und das Institut zum Studium des Faschismus, organisierte Kongresse, gab das Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror heraus, das in 16 Sprachen übersetzt wurde. Unter dem Titel »Das braune Netz« veröffentlichte er eine Broschüre mit den Namen von fast 600 Nazi-Spitzeln in Paris. Auch die Bemühungen für eine deutsche Volksfront hat Münzenberg unterstützt. Unter dem Vorsitz von Heinrich Mann wurde sie im September 1935 als sogenanntes Lutetia-Komitee ins Leben gerufen, benannt nach dem Tagungsort im Hotel Lutetia. Zu einer effektiven politischen Arbeit gegen Nazi-Deutschland hat es das Komitee bis zu seiner letzten Sitzung 1938 jedoch nicht gebracht. Zu groß waren die Vorbehalte von Sozialdemokraten und Liberalen gegen die Kommunisten. Wenig kooperativ verhielt sich etwa Walter Ulbricht in diesem Gremium als die maßgebende Gestalt in der Auslandsleitung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Tragisch war Willi Münzenbergs Ende. Im Oktober 1940 fanden Gendarmen seine Leiche im Wald. Ob er ermordet worden war oder Selbstmord begangen hatte, wurde nicht aufgeklärt. Im Hotel Lutetia residierte später Hitlers Abwehr- und Spionagechef Canaris. Das Lutetia-Komitee ist im Geist der französischen Volksfront gegründet worden. Die war im Juli 1934 auf Betreiben des Kreml als Aktionsbündnis von Kommunisten und Sozialisten zustande gekommen. Weitere Linksparteien, die Gewerkschaften und über 40 Organisationen vereinigten sich zum Rassemblement Populaire. Programm war die Verteidigung der Demokratie und der Kampf gegen den Faschismus. Jede Woche gab es Kundgebungen und Demonstrationen, Feste und Gedenkfeiern. Paris war in Politparty-Laune. Die Wahl zur Nationalversammlung im Frühjahr 1936 wurde zum Triumph der Linken. Der Sozialist Léon Blum, zum Chef der linken Regierung ernannt, im Land ereignete sich eine soziale Explosion, wie Blum es formulierte. Fabrikarbeiter streikten und die Männer auf dem Bau, Kaufhausangestellte und Theaterbühnenbeleuchter, Bäckergehilfen und Zimmermädchen. Die Massen waren im Ausstand und der Staat musste sie großzügig bescheren. Mit 40-Stunden-Woche, bezahltem Urlaub, deftig mehr Lohn, ferner mit Verstaatlichungen von Fabriken, der Bahn und der Banque de France. Die Gewerkschaften sollten ungehindert agieren und Betriebsräte frei gewählt werden können. Außerdem sollten die Kampfbünde der Rechten, wie die Action Française, verboten werden. Die Volksfront handelte in vielen Punkten schnell, musste aber auch zahlreiche Zugeständnisse widerrufen und am Ende scheitern. Eine umfassende Reform der Gesellschaft in einer Zeit wirtschaftlicher Schwierigkeiten und weltpolitischer Gefahren erwies sich als Utopie. Leon Blum trat im Juni 1937 zurück. Kurz zuvor durfte der Regierungschef noch eine Weltausstellung mit eröffnen, die sechste in Paris. Mehr als 30 Millionen Besucher kamen zur Weltausstellung nach Paris, aber weit weniger als zur Jahrhundertwende 1900. Als das Spektakel Ende November vorbei war, hatte sich ein Defizit von 800 Millionen Franc angesammelt. Umgeben von der Statisterie 40 weiterer Nationen hatten die Kolossalbauten der Sowjetunion und des Deutschen Reiches gewirkt wie ein Krieg der Paläste. Daraus sollte bald der Zweite Weltkrieg werden. Ein Dreivierteljahr später war der französische Ministerpräsident Daladier in München und unterschrieb mit dem englischen Premier Chamberlain das Münchner Abkommen. Die beiden waren einverstanden, dass Hitler das Sudetenland annektierte. Daladier wurde als Friedensbringer triumphal in Paris empfangen. Nur die Kommunisten stimmten in der Nationalversammlung gegen das Abkommen und die Zeitung L'Humanité sprach vom diplomatischen Sedan, was an die schmachvolle Niederlage von Sedan im Krieg von 1870 erinnerte. Der Eifer, die Gefahr zu verdrängen, krasse Fehleinschätzungen über die eigene militärische Stärke, NS-Propaganda, für die sich Teile der Presse kaufen ließen, sowie der bedeutungslose Freundschaftsvertrag vom Dezember 1938, den Reichsaußenminister Ribbentrop mit seinem französischen Kollegen Bonnet schloss, Frankreich verharrte in folgenschweren Illusionen und verdrängte die Gefahr, die durch Hitlers Manöver für Europa immer größer wurde. Zum Festbankett mit Ribbentrop bei Vertragsschluss waren drei jüdische Ministerkollegen Bonnets, der Nazi-Ideologie entsprechend, willfährig ausgeschlossen worden. La Grande Nation hatte die Augen zugemacht und lag im Tiefschlaf wie selig Schlummernde im Gedicht Les Bruits de la Nuit. Wieder hat es Jacques Prévert für Marianne Oswald geschrieben und wieder hat es Josef Kosma vertont. Dormez sur vos deux oreilles, comme on dit. Moi, je me promène et je veille dans la nuit. Je vois des ombres, j'entends des cris, drôles de cris. Vous dormez sur vos deux oreilles, comme on dit. C'est un chien qui hurle à la mort, c'est un chat qui miaule. L'amour. Un ivrogne perdu dans un corridor, un fou sur son toit qui joue du tambour. J'entends aussi le rire d'une fille qui, pour satisfaire le client, simule la joie, simule le plaisir et sur le lit se renverse en hurlant. Alle schlaft ihr, singt Marianne Oswald. Und es hört sich an wie eine versteckte Anklage gegen die Unbekümmertheit der Menschen in bedrohlicher Zeit. Alle schlaft ihr. Nur ich wandle durch die Nacht, sehe Schatten, höre Schreie. Sterbend jault ein Hund, liebestoll miaut eine Katze, ein Säufer lallt, ein Schlafwandler trommelt auf dem Dach. Und der Kunde einer Prostituierten wird von ihrem Zuhälter erschlagen. Dormez sur vos deux oreilles. Comme on dit, et le client tourne de l'œil dans la nuit. Demain, sa famille prendra le deuil. C'est tout cuit. Vous dormez sur vos deux oreilles. Bonne nuit. Der Sommer 1939 wurde trotz aller Kriegsdrohung groß gefeiert. Feste der feinen Gesellschaft überboten sich an Pracht und Einfallsreichtum. Zum 300. Geburtstag des Dichters Jean Racine lud Graf Etienne de Beaumont zum Kostümfest ein. Der schöne Jean Marais, Lebenspartner von Jean Cocteau, erschien mit Tigerfell und goldener Perücke als barocke Dramenfigur Hippolyte. Maurice de Rothschild hüllte sich in juwelenbesetzten Brokat als Sultan Bejazet. Die reiche Amerikanerin Lady Mandel feierte im Park von Versailles und begrüßte unter ihren illustren Gästen den Herzog und die Herzogin von Windsor. Tout Paris traf sich zum 50. Geburtstag des Eiffelturms und der 14. Juli erlebte als Nationalfeiertag die protzigste Militärparade seit Jahren. Danach waren Ferien und Frankreich vergnügte sich am Meer. Da wirkte im Land der Unbekümmertheit die Nachricht vom deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt in Moskau am 29. August 1939 wie ein Schock. Noch mehr der deutsche Überfall auf Polen am 1. September. Zwei Tage später erklärten Frankreich und Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg. Deutsche Emigranten wurden als étrangers indésirables tagelang im Stade de Colombes zusammengepfercht. Schon bald war, so schrieb der Schriftsteller Hans Sahl, das in der Arena aufgeschüttete Stroh, faulig geworden und mit Pâté de Foie verschmiert, einer billigen Leberpastete, die als Brotaufstrich unsere einzige Nahrung bildete und, da es kaum Wasser zum Waschen gab, Gesicht und Haare verklebte und in alle Poren eindrang. Marianne Oswald lebte zu dieser Zeit längst in den USA. Bereits am 15. Januar 1939 war sie in Le Havre für ein Engagement in der neuen Welt an Bord des Luxusliners Normandie gegangen. Sie blieb die gesamten Kriegsjahre sowie eine Weile danach in Amerika. Wenig ist über diese Zeit von ihr bekannt. Bei ihren Auftritten trug sie an einer Halskette das Lothringer Kreuz mit den zwei Querbalken. Es war seit 1940 das Symbol des Widerstands und wurde als Zeichen gegen das Hakenkreuz verstanden. Mit dem Akkordeon-Virtuosen und Arrangeur John Serry Sr. trat Marianne Lorraine, wie sie genannt wurde, 1942 in der New Yorker Town Hall auf. Sie trug auch Gedichte des amerikanischen Dichters Carl Sandburg vor, sowie Werke von Archibald MacLeish. Der Sender CBS strahlte das Konzert landesweit aus. In der Fremde, jenseits des Atlantiks, schrieb Marianne Oswald auch ein Buch über ihre Kindheit und Jugend und veröffentlichte es unter dem Titel »One Small Voice«, eine kleine Stimme. Im Frühjahr 1946 kam der Schriftsteller Albert Camus auf Vortragsreise nach Amerika und entfachte unter New Yorker Intellektuellen und in Studentenkreisen, wie vor ihm bereits Jean-Paul Sartre, große Begeisterung für eine Geisteshaltung, die sich Existenzialismus nannte. Albert Camus lernte auf seiner Reise Marianne Oswald kennen, las auch ihr Buch und war beeindruckt. Camus schlug vor, es auch auf Französisch zu publizieren und machte ihr Mut, wieder nach Paris zu kommen. Marianne Oswald kehrte zurück und ihre Jugenderlebnisse erschienen 1948 mit einem Vorwort von Jacques Prévert unter dem Titel »Je n'ai pas appris à vivre«, übersetzt »Ich habe nicht zu leben gelernt«. Es sind, schreibt Jacques Prévert, »die Abenteuer der Marianne, die weint, und der Marianne, die lacht. Ein Buch, das überhaupt nicht realistisch ist, wie das Leben in einem Traum«, und wie ein Traum im Leben. ihrem Buch Je n'ai pas appris à vivre erzählt Marianne Oswald Familienalltag und Kleinstadtereignisse aus der Sicht eines kleinen Mädchens, das ein Junge hätte werden sollen. Doch auch die Hasenpfote, versteckt in der Schmuckschatulle, konnte der Mutter diesen Wunsch nicht erfüllen. Das Kind musste mit dem aufgezwungenen Makel des falschen Geschlechts aufwachsen. Als im Kindergarten die Mädchen einmal gemeinsam ein Lied sangen, unterbrach sie Schwester Jeanne und wollte wissen, woher bloß die Jungenstimme kam. Als das Geheimnis sich aufgeklärt hatte, durfte Marianne fortan bei den Jungen mitsingen und war darauf mächtig stolz. Mariannes Heimatort Sargemin gehörte wie das gesamte Elsass-Lothringen seit 1870 zum Deutschen Reich. Offizielle Sprache war Hochdeutsch. Aber die Lothringer sprachen ihr Patois. Eine Mischung aus Französisch und deutschem Dialekt, was die preußischen Würdenträger, die Offiziere samt ihren Gemahlinnen, verächtlich als Beweis niederer Kultur ablehnten. Eines schönen Sommertages war das Hausmädchen Katrin mit Marianne und anderen Kindern zum Baden an das Flüsschen Blies gefahren, als plötzlich die Glocken läuteten und die Sirene der nahen Porzellanfabrik aufheulte. Wie auf der Flucht stürmten die Badenden nach Hause. Auf dem Marktplatz wimmelte es von Soldaten, die aussahen wie auf den Hinterfüßen stehende graue Mäuse. Ein Soldat der leichten Kavallerie trommelte und ein zweiter verlas eine Bekanntmachung im Namen des Kaisers Wilhelm II. Fortan war es verboten, Französisch zu sprechen. Jeder, der sich verdächtig machte, mit Frankreich zu sympathisieren, würde verhaftet. Ab 9 Uhr herrschte Ausgangssperre. Am nächsten Morgen in der Schule wurde Marianne und die anderen Schüler aufgeklärt. Aus tiefer Überzeugung verkündete die Lehrerin Fräulein Schönborn, dass die barbarischen Länder Frankreich, England und Russland gewagt hatten, den allmächtigen Herrscher anzugreifen. Doch sie werden bestraft werden, Gott wird sie vernichten. Marianne Oswald schreibt die Erinnerungen eines jungen Mädchens auf. Auf Französisch gibt sie wieder wie ihre vaterlandsbesessene deutsche Lehrerin etwas von Tod und Vernichtung in die Schulklasse brüllte, in der lothringische Kinder saßen. Als Marianne am Abend ihren Vater bat, zu erklären, was geschehen war, sagte der nur, »Wenn du groß bist, werde ich dir die Geschichte von Elsass-Lothringen erklären. Sie ist sehr kompliziert. Wir sind Lothringer und Lothringer sind Franzosen. Aber rede mit niemandem darüber.« Das Hausmädchen Katrin, an dem Marianne so sehr hing, sang in der Küche weiter ihre französischen Lieder, aber sie begleitete auch deutsche Soldaten an den Bahnhof zum Transport in die Schlacht. Mariannes in konventionelle Bahnen gepresste Familie zerfällt und die Welt gerät aus den Fugen. Der Vater stirbt in der Psychiatrie, die unheilbar kranke Mutter siecht in einer Straßburger Klinik dahin. Marianne besucht sie lange und darf eines Abends auch ins Theater gehen. Gespielt wird Henrik Ibsens Familiendrama »Gespenster«. In dem Stück sind 5 Menschen heillos verstrickt in die Vergangenheit, in Schuld, in erdrückendes Leid und verhängnisvolle Leidenschaften. Marianne wollte das Stück verstehen, aber es gelang ihr nicht, auch wenn sie spürte, dass sich auf der Bühne etwas von ihrer eigenen Familie abspielte. »Mutter, gib mir die Sonne«, sagt der Sohn Oswald zum Schluss. Was sich wie ein Flehen nach Erlösung anhört, ist in Wirklichkeit Ausdruck eines heftigen Anfalls, den der syphiliskranke junge Künstler erleidet. Die Theaterbesucherin Marianne ist nicht erschüttert über die Ausweglosigkeit von Menschen, die an sich und der Welt scheitern. Sie ist begeistert von der Intensität, mit der Akteure von der Bühne herab Zuschauer in Bann ziehen können. Das wollte sie auch. Viele Jahre später, als sich dieser Wunsch erfüllt hatte, nannte sie sich nach jenem Oswald aus Ibsens Gespenstern. Nach dem Tod der Eltern wird das Waisenmädchen von Onkel Gustav, ihrem Vormund, in ein Töchterpensionat nach München geschickt. In München erlebte sie Mitbewohnerinnen aus vornehmlich reichen Familien, die außer einer baldigen Traumhochzeit wenig im Sinn hatten. Bei Kriegsende wurde das Pensionat geschlossen. Die Besitzerin hatte mit einer gereimten Heiratsanzeige einen Gastwirt aus Miesbach zum Mann gefunden und war so der Hungerqual entkommen. Das Mädchen aus Lothringen durfte mit ihrer Zimmergenossin zu deren Tante nach Berlin. In Berlin wird Marianne schwer von der Basedow'schen Krankheit befallen und muss operiert werden. Der Eingriff an ihrer Schilddrüse misslingt. Die Stimmbänder sind gelähmt. Marianne bringt keinen Ton mehr hervor. Unverhofft erscheint der Onkel in der Klinik und verkündet, dass durch Misswirtschaft das gesamte Vermögen von Mariannes Mutter verloren sei. Außerdem habe ja auch niemand die Operation gewollt, deren Chancen auf Erfolg bei 1 zu 100 gestanden hätten. Schließlich sei Marianne für die Familie ja schon immer eine Last gewesen. Wochen vergingen, Monate. Die Sprache kam nicht wieder. Mariannes Kehle entwich bestenfalls ein raues Pfeifen. Ein Arzt versucht es mit elektrischer Stimulation, injiziertes Strychnin. Der ratlose Mediziner und seine geduldige Patientin freunden sich an. Er nimmt sie zuweilen mit ins Theater. Mariannes Sehnsucht, auf der Bühne zu stehen, wird immer größer. Das stumme Mädchen schafft es sogar als Statistin engagiert zu werden. In einem Stück gehört sie zum Volk, das sich gaffend um einen Galgen drängelt. Irgendwann wurden aus Krächzlaut noch wieder Wörter und Töne. Und es bildete sich die unverwechselbare Stimme der Marianne Oswald. Auf kleinen Bühnen war sie in Berlin zu hören, als Heilsarmistin in Happy End von Bert Brecht und Kurt Weill. Es hätte eine Karriere werden können in der Metropole Berlin. Aber für das Lothringer Mädchen war seit ihrer Kindheit Paris der Sehnsuchtsort. Und für die Künstlerin jüdischer Herkunft wurden die Nazis zur Bedrohung. Marianne Oswalds Buch schließt mit der Zugfahrt nach Paris. Sie nimmt den Weg über Straßburg und besucht das Grab ihrer Eltern. Ein paar Stunden später rollt der Zug im Gare de l'Est ein. Je m'éveillais dans un rêve, dans mon rêve de toujours. Ich erwachte in einem Traum. In meinem ewigen Traum. Marianne Oswald hat aus der Fremde Amerikas ein Buch mitgebracht, das mit ihrem viele Jahre zurückliegenden Verlassen Deutschlands und der Ankunft in ihrer Sehnsuchtsstadt Paris endet. Damals begann für sie ein Traum. Jetzt ist es für sie eine Rückkehr. Ist es auch die Fortsetzung ihres Traumes? Als Rückkehrerin aus Amerika präsentierte sie sich auch in der Sprache der Fremde, in der sie 7 Jahre verbracht hatte. King Kong Blues, Poème du poète noir Langston Hughes, Adaptation musicale de Valberg. Die Zeilen für den King Kong Blues in der musikalischen Adaption von Valberg hat Langston Hughes verfasst, der Dichter und Aktivist der afroamerikanischen Schriftstellergruppe Harlem Renaissance. Marianne Oswald kannte den Poet Noir gut. Langston Hughes war auch einer der zahlreichen Schriftsteller und Musiker von jenseits des Atlantiks, die in Paris vernarrt waren. In Paris wimmelt es nur so von ihnen, schrieb Simone de Beauvoir einmal an ihren transozeanischen Geliebten Nelson Algren. Genauso wimmelte es von Jazzmusikern, die für die jazzverrückten Pariser in immer neuen Clubs Blues, Dixieland und Bebop spielten. When you wake up in the morning and the world is going wrong, high from drinking King Kong, and your travels done, come down. The one you love has left you, cannot nowhere be found. You may hold up your head, Jacques, unausgeschlafen und in lähmender Katerstimmung fängt dieser Blues an. Offenbar macht King Kong dem Schädel zu schaffen. Der Cocktail, gemixt aus Wodka, Rum und Banane. Der Drink hatte seinen Namen nach dem Monster-Gorilla, der im gleichnamigen Film schon 1933 in Amerika und Europa die Massen begeistert hatte. Das längst News, die King-Kong-Zeilen auf ein Papiertischtuch, in einem der Musikkeller von Saint-Germain gekritzelt hat und der Arrangeur Wahlberg daraus einen Blues machte, kann sein, kann aber nicht als seriöse Quelle gelten. King Kong, King Kong, never get high on King Kong. Ding dong, ding dong, it rings in your head like a gong. Mit dem Chanson Les Soutiers über die Kohlentrimmer tief im Rumpf eines Ozeanriesen knüpft Marianne Oswald, die Rückkehrerin aus Amerika, wieder an ihre erste Zeit in Paris an. Gaston Bonheur hat dieses wortakrobatische Gedicht geschrieben. Abermals hat es Wahlberg vertont. Fantômes, nous sommes les hommes de Somme qu'on nomme d'Anne et de la mer. Nous devons, coûte que coûte, remplir les soutes du steamer. On crache les vaches, pas de relâche, toujours la tâche de faire d'enfer. Chacun hideux, mais droit, tout droit. Charge, charbon de un, charbon de deux, charbon de trois. La gale m'installe en cale, on râle qu'on va le bateau sur la mer. On traîne, on peine, vienne la veine, la mienne, la nôtre, crevée. Navire, le pire, des noirs empires, tragique à dire, mais vrai, bien vrai. Chacun, hideux, étroit, tout droit. Tisonne, le feu d'un, le feu de deux, le feu de trois. Da stampft und hämmert es im expressionistischen Rhythmus der 20er Jahre. Marianne Oswald bietet ihre ganze melodramatische Wucht auf. Und dennoch wirkt der Auftritt wie aus der Zeit gefallen. Als das Boeuf sur le Toit, der Ort von Mariannes ersten Triumphen, wieder eröffnete, war die junge Juliette Gréco der Star. Dort, wo die Lothringerin einst Bert Brecht präsentierte, verblüffte nun Juliette Gréco mit einem Chanson, das ihr Jean-Paul Sartre geschenkt und für das Josef Kosma die Musik geschrieben hatte. Dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux sont venues des dames comme il faut avec de beaux affutiaux, mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé de son haut la tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux. Der so harmlos klingende Musette-Walzer handelt von Massenhinrichtungen während der Französischen Revolution. Der Henker wohnt in der nach Bettelmönchen im weißen Mantel benannten Straße. Er musste früh aufstehen, weil er einen langen Arbeitstag vor sich hatte, um all die Köpfe der Generäle, Bischöfe und Admiräle rollen zu lassen. In diesem Chanson wird brutal Vergangenheit aufgedeckt, doch unterhaltend sollte das Spektakel schon sein. Einen solchen Mix liebte die Nachkriegsgeneration, die einer unkonventionellen und auch moralisch freizügigen Lebenseinstellung huldigte, wie Jean-Paul Sartre sie als Existenzialismus beschrieb. Im Vergleich zu diesem Chanson von Juliette Gréco am Beginn ihrer Karriere empfand das Publikum die Auftritte der Rückkehrerin Marianne Oswald wie Reanimationen. Die Künstlerin reagierte darauf und stellte sich mehreren neuen Aufgaben. Sie wird, wenn auch nur nebenbei, Filmschauspielerin und übernimmt kleine Rollen in erfolgreichen Filmen wie Notre-Dame de Paris, die berühmte Geschichte des buckligen Glöckners. Marianne Oswald schreibt Drehbücher, ist Produzentin und arbeitet fast noch 30 Jahre für den Rundfunk und das Fernsehen. Nur selten noch steht sie als Sängerin auf der Bühne, So geschehen im Sommer 1949 in Berlin, nach der gerade beendeten Blockade der Stadt durch die Sowjetunion. Das öffentliche Konzert fand in der Kurfürstendamm-Komödie statt. Der französische Theateroffizier stellte den Gast vor und der Spiegel schrieb: Im Souffleurkasten hockte einer, der ein unbarmherziges gelbes Spotlight bediente. Er strahlte von schräg unten Marians ebenso grell geschminkte Diseusenmaske, den mächtigen brandroten Wuschelkopf und den V-Ausschnitt ihrer stumpfschwarzen Crepe-Marocain-Robe an. Groß sei der Erfolg bei den deutschen und sehr vielen französischen Zuhörern gewesen. Dann aber die Einschränkung. Die sie von früher kennen, meinen, diese Kunst sei nicht so sehr gereift als etwas abgeblasst. Auch der soziale Unterton sitze nicht mehr so fest in der Brust. Im Januar 1951 hält Marianne Oswald in der Pariser Sorbonne eine Rede, die mit einem bewegenden Appell zur Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland endet. Nach dem entsetzlichen Krieg und den 12 Jahren Naziterror ist sie überzeugt, dass die Stunde gekommen ist, die Hand nicht zurückzuweisen, die uns die Deutschen entgegenstrecken. Das Echo auf die Rede der schmächtigen Frau aus Sarreguemines war gewaltig. Zustimmung und vehemente Ablehnung hielten sich in der französischen Presse die Waage. An Gehässigkeiten übertroffen hat sich der Kritiker des Figaro. Bei ihm hieß es, in der Sorbonne habe an diesem Abend die Dekadenz einer Welt gestunken wie eine Latrine. Ob man Marianne Oswald nun mag oder nicht, schrieb dagegen der Franc-Tireur, sie geht einem immer unter die Haut. Ihre letzte Schallplatte erschien im Jahr 1957. Sie enthält 4 Stücke. La Grasse Matinée von Jacques Prévert und Anna la Bonne von Jean Cocteau. Neu war L'Écolière von René Char, den Albert Camus ebenso bewundernd wie zutreffend als den größten lebenden Poeten bezeichnete, den Dichter der verzweifelten Hoffnung. Das 4. Chanson stammt von Robert Desnos. Es trägt den Titel Le Dernier Poème. Zum letzten Mal war Marianne Oswalds Stimme in 4 Gedichten von 4 großen Dichtern der französischen Literatur erklungen. Doch durch eine außergewöhnliche Fernsehdokumentation blieb sie auch danach dem französischen Publikum gegenwärtig. In der Sendung vom März 1964 mit dem Titel Ces hommes de l'espérance, diese Menschen der Hoffnung, wiederholte sie die Gedanken ihrer Sorbonne-Rede. Sie wollte Millionen Zuschauer mit Männern und Frauen vertraut machen, die jenseits des Rheins zur Zeit der Katastrophe, wie bei uns, für dieselbe Gegenwart und dieselbe Zukunft der Menschen kämpften, für die Freiheit und das Recht, in Frieden zu leben und zu arbeiten. Mit großen Sendungen wie Straßburg, das Herz Europas, Gesang einer neuen Welt, über den amerikanischen Dichter Walt Whitman oder Franz von Assisi, Bruder aller Menschen, dokumentierte Marianne Oswald ihre tiefe Humanität und den Willen, Menschen zueinander zu führen. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte die einstige Chansonsängerin als Gast im Hotel Lutetia am Boulevard Raspail, Ecke Rue de Sèvres, das einst Fluchtort so vieler Emigranten war, dann aber auch Zentrale des deutschen Spionagedienstes und der SS. In den 7. Stock unterm Dach hatte sich Marianne Oswald in eine Chambre de Bonne, eine Dienstbotenkammer, zurückgezogen. Sie war ihr Museum, das sie kaum mehr verließ. Die Wände waren übersät mit Fotos und Bildern. In Regalen, auf jedem Stuhl, jedem Tischchen stapelten sich Presseberichte, Briefe, Bücher, erdrückende Erinnerungen an ein spektakuläres Leben. Am 25. Februar 1985 ist Marianne Oswald gestorben. C'était dans un quartier de la ville lumière où il fait toujours noir, où il n'y a jamais d'air. Et l'hiver comme l'été, là c'est toujours l'hiver. Elle était dans l'escalier, lui à côté d'elle, elle à côté de lui. C'était la nuit. Et elle lui disait: t'as 15 ans, j'ai 15 ans, à nous deux ça fait 30. À 30 ans, on n'est plus des enfants. On a bien l'âge de travailler. Sie hörten beim Erbfeind auf der Bühne. Eine lange Nacht über deutsche Unterhaltungskünstler im Pariser Exil. Von Peter Mayer. Es sprachen Bernd Rehäuser und Barbara Stoll. Für den guten Ton sorgten Hendrik Manock und Thomas Wittig. Regie hatte Claudia Mützelfeld. Redaktion Monika Künzel.